Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin der Etienne. Und ich bin der Marc. Und wir sind die Super... Nee, das haben wir schon mal gemacht mit den Superfreunden, oder? Die drei lustigen zwei oder wie viel? Nee, die drei lustigen. Nee, wie ihr gehört habt, sind wir mal wieder hier zugange im Podcast-Geschäft und den Kollegen Etienne kennt ihr natürlich, aber ich freue mich heute auch einmal einen lang vermissten Gast, der schon des Öfteren mal hier hätte auftauchen sollen, wo sie es aber nicht ergeben hat, in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der werte Marc. Guten Tag. Hallo. Du schämst dich ein bisschen, oder? Ich freue mich, endlich mal daran teilnehmen zu dürfen am Podcast. Und dann passt das jetzt auch vom Genre ganz gut, bevor ich mich über Ego-Shooter auslasse. Normalerweise machst du ja sauber, während wir reden oder so. Ja, stimmt. Normalerweise putze ich dann alles. Ja, es ist eigentlich echt ein Wunder, dass er da sein kann, weil wir waren ja gestern Fußball spielen. Und der Marc hat sich in anderthalb Stunden, glaube ich, dreimal verletzt an verschiedenen Körperstellen und ist mittlerweile ein Krüppel. Ja, ich glaube, es ist einfach auch so was Unterbewusstes gewesen, weil man wusste, wir wollen heute podcasten, treten wir ihn einmal einfach kaputt. Ja. Ja, und ich sehe, also mit der Hand, mit der du das Mikrofon hältst, dein Mittelfinger ist ungefähr so dick wie mein Fuß. Und lila. Ja, passt zur Hose. Wir müssen danach auch gleich, wenn wir durch sind, müssen wir dich zum Arzt bringen. Das geht ja nun wirklich nicht. Nee, aber erstmal den Podcast machen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden. Es ist ein Thema, was in der Form, nicht direkt genau das Thema, was viel gewünscht wurde, weil es wurde ja viel in meine Richtung dann gebracht. Hey Gregor, mach mal einen Final Fantasy Cast, mach mal irgendetwas Rollenspielmäßiges, weil es ja im Grunde an sich mein Thema ist, mein Lieblingsgenre, japanische Rollenspiele und so weiter. Thema Final Fantasy wollte ich immer gerne ein bisschen nach hinten schieben, weil das ist schon ein sehr, sehr großes Fass, was man da aufmacht. Und da sollte man sich lieber wirklich, bevor man da einen Cast macht, auch gucken, wie teilt man den auf, dass man sich die Spiele vielleicht nochmal angeguckt hat und so weiter. Und ich glaube, da würde ich mich jetzt noch nicht rantrauen. Wo ich mich aber rantraue, wäre, deswegen habe ich den Ede und den Marc dazu. Alle Rollenspiele. Ist viel einfacher. Ja. Genau, wir haben uns überlegt, Final Fantasy wird zu lang und zu komplex, deshalb nehmen wir einfach alle Rollenspiele der 16-Bit-Ära. Es geht viel schneller und einfacher. Genau. Ja, mein Hintergedanke dahinter war einfach, also jeder von uns, die hier sitzen und speziell dann eben Etienne und ich glaube, bei Marc war es wahrscheinlich dann ähnlich gelagert, wir sind, als wir damals in unserer jungen Gaming-Phase gewesen sind, gerade dem NES entwachsen oder den frühen Konsolen, da kamen natürlich dann die High-Class 16-Bit-Konsolen auf mit Mega Drive, mit Super Nintendo und so weiter. Und was bei mir damals sehr stark sich herauskristallisiert hat, ist, dass ich zwar natürlich immer noch Action-Spiele und Jump'n'Runs und so weiter gespielt habe, aber ein Genre es gegeben hat, das mich natürlich ganz besonders gefangen hat, und das waren japanische Rollenspiele. No? Ja, war bei mir genauso. Also beim NES eigentlich noch nicht so. Da hat es so angefangen mit so Sachen wie Zelda oder Battle of Olympus und so Kram. Also schon auch habe ich da schon, oder Faxana, du, wenn das noch jemand kennt. Oh ja. so die das waren so Action-Adventures mit Rollenspiel-Elementen oder so. Aber da waren die in Deutschland eigentlich noch nicht so richtig geläufig. Es gab ja auch viele Dragon Quest und Final Fantasy-Spiele schon für NES in Japan, aber in Deutschland halt nicht. Und mit dem Super NES und dem Mega Drive, das waren auch die ersten Konsolen, die ich hatte, die auch importtauglich waren. Also ich hatte die beide umbauen lassen, damals von Zap Games. Und dadurch kam ich halt auch in den Genuss, in Spiele spielen zu können, die offiziell nicht in Deutschland erschienen sind, wie die ganzen Rollenspiele, was ja zu dem Zeitpunkt eine absolute Rarität war. Ich glaube, erst so Jahre später haben sie es dann geschnallt, dass der Markt durchaus hier auch gegeben ist, haben dann Mystic Quest rausgebracht, um die Leute reinzuführen an das RPG-Genre. Zu dem Zeitpunkt war ich aber natürlich schon längst hooked und fixt von ja, JRPGs im Prinzip hauptsächlich. Ja, ja, ich kann mich auch noch, jetzt wo du erwähnt hast, eben speziell da sowas wie Mystic Quest und so weiter. Ich hatte natürlich damals nicht den Vorteil, wie man vielleicht aus den anderen Casts gehört hat, dann damals eine Importkonsole zu haben oder Zugriff auf Importspiele. Ich bin eher aus dem Computerspiellager gekommen. Ich habe dort Rollenspiele gespielt, auf dem C64, die SSI-Rollenspiele, Goldbox, wem das noch etwas sagt, so Curse of the Azure Bonds oder ja. Pools of Radiance oder zum Beispiel Bard's Tale konnte ich ein bisschen weniger. Ultima habe ich gerne gespielt. Die ersten drei Teile hatte ich da auch noch in der Box drin. Also aber mit Wasteland für C64? Gab's da, ah, nee, das gab es auch für C64. Ja, Wasteland, super. Wasteland habe ich leider nie gehabt. Aber ich habe viel von diesem Zeug dort ausprobiert, weil es einfach dann auch mich da schon interessiert hat, abseits von Grafik-Adventures und sowas hattest du auf der Konsole, wenn du nicht gerade während der 8-Bit-Zeit auf Import zugreifen konntest, wie Dragon Quest, wie Final Fantasy, die es eben hierzulande nicht gab. Oder am Anfang der 16-Bit-Ära, wo du auch ohne Importe aufgeschmissen warst. Das erste, was wirklich gekommen war, war Mystic Quest, da reden wir auch gleich drüber. Und das war so langsam der Schritt in die Rollenspielsucht. Gab es denn überhaupt auf dem NES, also Dragon Quest und Final Fantasy, gab es die überhaupt in US-Version oder gab es die nur in Japan? Ne, du kannst gerne ausführen, Marc. Ja, ich glaube auch, also den ersten und zweiten Teil, glaube ich, der wurde irgendwann mal übersetzt. Oder? Nee, also ich habe letztes Jahr ein Special drüber geschrieben, über Dragon Quest, als Dragon Quest 9 rausgekommen ist und mich da nochmal damit beschäftigt, wie das genau damals aussah. In den USA waren alle Dragon Quest-Spiele bis Dragon Quest 4 rausgekommen. Also es gab 4 Dragon Quest-Spiele auf dem NES, die hießen dort damals noch in Amerika Dragon Warrior. Eins erfolgloser als das andere, weil die Dinger sind ungefähr 3-4 Jahre nach den ursprünglichen Japan-Releases rausgekommen. Das meinte ich. Die kamen also zum Release, war eigentlich außerhalb Japans alles sträflich vernachlässigt. Eben. So. Und stell dir dann vor, wenn du das erste Dragon Quest kam in Japan 86 raus und das kam in den USA erst, ich glaube Ende 88, Anfang 89. Und wenn du dann mit einem, an sich schon zu der Ära, war es eigentlich schon ein bisschen schäbig, einfach von Technik und von der Look her, weil es so viele Fortschritte gegeben hat, mit dem dann irgendwelche, ja, mit dem dann Kiddies hooken willst, ne, die normalerweise auf dem NES Jump'n'Run spielen und dann auf einmal ein komplett neues Genre da ist, was vor allem auch grafisch und spielerisch ein bisschen schon überaltert ist, da hat das leider nicht mehr gegriffen in den USA. Also Dragon Warrior war dort auch ein ziemlich großer Flop, inklusive Final Fantasy 1 war in Amerika noch rausgekommen, Final Fantasy 2 wurde übersetzt, die beiden alten NES-Seller ist aber nie offiziell released worden. Das ist auch so, dass der Großteil, der wirklich an richtigen Japaner-Rollenspielen damals auf dem NES gewesen ist und in den USA, hier in Europa natürlich gar nichts. Mhm. Aber man muss jetzt dazu sagen, also nur für unsere Zuhörer, der Marc zum Beispiel kann Japanisch. Das heißt, für ihn spielt das keine Rolle. Man muss auch gleich mal erzählen, wie das eigentlich kam. Ja, warum hast du es gelernt eigentlich? Ja, genau. Das ist ja wirklich eine Sache, die ich mir damals als Jugendlicher oder als Kind so gewünscht habe, das zu können, weil wenn du Japanisch kannst, hast du plötzlich einen Markt an Spielen, an Superspielen, die niemals das Licht der Welt erblickt haben. Secret of Mana 2 sei so ein prominentes Beispiel. Mann, der heilige Gral immer. Warte mal, das haben wir ja sogar hier. Das habe ich sogar mitgebracht. Er hat sogar hier die original japanische Version dabei. Allein wenn ich schon diese schöne blaue Packung sehe, dann kriege ich schon Gefühle. Ja, gib's dir mal in die Hand kurz. Ja, ist einfach super. Das sind so Sachen vom Artwork, überhaupt von allem. Da ärgere ich mich, dass ich habe halt einmal ein japanisches Spiel, ein Rollenspiel gezockt, das war Phantasy Star 4, weil ich einfach der mega Phantasy Star 2 Fan war und als dann der vierte Teil rauskam, ich konnte einfach nicht warten, habe mir dann für 200 Mark damals Phantasy Star 4 abgespart vom Taschengeld und dann und auf Japanisch durchgezockt und ja, es war geil und ja. Aber es ist nicht so geil, wie halt, wenn man es versteht. Ne? Ja, aber zur NES-Zeit oder zur Super NES-Zeit, ich bin zwar alt, aber so alt dann noch nicht, dass ich das da schon konnte. Ja. Hab auch erst mit dem Super Nintendo dann später angefangen. Ich glaube, Final Fantasy VI war auch das erste, was ich mir einfach so auf Blau und Dunst gekauft habe. Hab das aber, zu meiner Schande muss ich es gestehen, dann natürlich doch auf Englisch mir irgendwann gekauft. Ja. Aber ja, bei Importen, der Grund war eigentlich damals genau dasselbe wie jetzt bei vielen Leuten, Anime und Videospiele. Und jetzt, jetzt kommen sie fast überall Zeit. Wie hast du es dann gemacht? Hast du es dir selber beigebracht? Nee, ich habe es an der Uni studiert. So richtig Japanologie mit allem Pipapo und drum und dran. Ja, mit allem drum und dran. Und wie lernt man, wie muss man sich das vorstellen? Also wirklich wie eine Sprache, wie in der Schule oder wie? Ja, also bevor ich angefangen habe zu studieren, dann kriegst du halt irgendwie ein paar Wochen vorher so eine Liste mit Hiragana und Katakana. Also die normale, einfache Schrift, sage ich jetzt einfach mal. Und die musst du dann auswendig können und danach geht es dann gleich los. Und sehr selektives Studium. Also ich glaube, aus meinem Jahrgang mit 150 Leuten angefangen und am Ende waren 4 übrig nur noch. Boah. Werden alle eiskalt aussortiert oder haben sich dann überlegt, dass sie sich irgendwas anderes noch aneignen. So. Oder einige sind, glaube ich, auch gestorben derweil. Ja, du warst schon exmatrikuliert, bist aber trotzdem aufgetaucht. Und kannst du es richtig flüssig oder ist es so, dass du, sage ich mal, verstehen kannst, was da passiert, oder wie muss man sich das vorstellen? Also am besten funktioniert es, wenn Sprachausgabe plus geschrieben zusammenkommt. Also es ist natürlich in allen Sprachen eigentlich immer am einfachsten. Sprechen selber bin ich eher sehr, sehr eingerostet, aber da war auch nicht der Fokus bei uns drauf im Studium. Komm, gib uns doch mal ein kleines Beispiel. Was ist denn deine liebste Pickup-Line auf Japanisch? Denk. Oder irgendwas. Ja, aber irgendein Satz, den du häufig auf Japanisch benutzt. Desu kawaii? Ja? Was ist das denn? Na? Also meinst du den Kawaii des? Hana heißt Blume. So viel weiß ich. Ah, nee, das habe ich nur aus Animes. Okay, ich habe auch Hana. Das ist nichts Japanisches. Ja, nee, sag doch irgendetwas. Sag. Was heißt denn, guten Tag, Sie Penner? Nee, ich hätte jetzt den Podcast du brauchst, angefangen. Du brauchst ja nicht höflich sein. Jetzt sag es doch einfach. Konnichiwa mal. Minasan, hätte ich jetzt gesagt zum Podcast. Ja, okay, also Konnichiwa Minasan, das kann aber auch jeder, der ja, Karate Kid gesehen hat. Nee, bloß nicht. Ey, bloß nicht anfangen. Das ist so der Vorführeffekt. Das ist noch viel peinlicher. Kaum haben wir einen Japaner, kann er gar nichts auf Japanisch sagen. Ja, nur weil ich Schlitzaugen habe, ne? Na gut, wir müssen es ihm einfach mal glauben. Ne? Ja, natürlich. Wir nehmen es dir mal ab. Aber okay, es war kein Beweggrund, also dass du wegen Spielen dann gelernt hast. Aber es hat natürlich einen sehr positiven Nebeneffekt dann, dass du natürlich dann auch zu japanischen Spielen dann hintendierst. Ist es jetzt denn so, dass du, natürlich hat sich die Spielelandschaft mittlerweile ein bisschen verändert. Spielst du dann primär japanische Spiele? Oder? Ja. Ja, also ja. Alles, wenn dann aus Japan, ich weiß ja auch, also wir haben ja auch schreiben für Zeitschriften, die Nintendo-zentrisch sind, zum Beispiel, dass du da auch viel mit den lieben Pokémon zu tun hast und allem drum und dran. Und wenn da schon jemand hier ist, der redaktionell solche japanisches Zeug dann aufbereiten kann, dann muss man wohl zu dir kommen. Ja, also das neue Pokémon Ranger habe ich halt durchgespielt auf Japanisch. Oh Gott. Und ja, sonst aber auch so eine Sachen wie Yakuza oder alles, was rauskommt. Aber da habe ich dich zum Beispiel dann beneidet, wo es lange hieß, dass Yakuza nicht rauskommt. Oder ich würde auch gerne hier Yakuza Kensan oder Ryoga Gotoku Kensan, wie es heißt, die hier Samurai-Version von Yakuza gerne spielen. Das ist hierzulande eh nie rausgekommen. Hast du natürlich längst zehnmal durch. Ja, das war auch echt toll. Also so eine Spiele, da lohnt sich das dann auch wieder. Bei anderen Spielen muss man echt sagen, da ist einfach der Westen so viel wichtiger geworden, dass selbst die Japaner anfangen, auf einmal den Kram umzusetzen. Und Rollenspiele sind auch, also jetzt muss ich echt sagen, das letzte gute Rollenspiel, was rausgekommen ist, war für mich so Tales of Vesperia eigentlich. Okay, das gab es ja zum Glück dann auch als US-Version nochmal. Aber es ist, da werden wir auch nochmal, so wie ich das in meinem Hirn mir vorgestellt habe, irgendwann mal ganz, ganz später darauf zu sprechen kommen, weil das soll, der Podcast, den wir jetzt haben, 16-Bit-Rollenspiele, soll eher nur der Anfang sein, dass wir uns dann nicht nur mit den Anfängen des Genres beschäftigen, der vor allem bei uns dann auch eben großen Eindruck hinterlassen hat und das Phantom herausgeholt hat als sonst, weil japanische Rollenspiele sind leider auch seit sehr langer Zeit wirklich auf dem absteigenden Ast. Speziell für Leute, die dann eben die Blütezeit erlebt haben, wo richtig gute Sachen mit dabei waren und wo du auch ganz objektiv sagen kannst, dass es nicht an verklärter Erinnerung dann nur daran liegt, weil es einfach gute Spiele sind. Und da werden wir dann darauf hinkommen, weil aktuell ist Japaner rollenspielmäßig wirklich nicht mehr so viel los, leider. Muss man ja zugeben. Also gerade mit Final Fantasy 13 ist für mich so, wie so, das war so ein Nagel in den Sarg, weil das war nochmal von meiner Seite aus mit richtig viel Hoffnung verbunden. Das letzte japanische Rollenspiel oder JRPG, was ich richtig durchgezockt habe, war, glaube ich, Lost Odyssey. Und das hat mir auch Bock gemacht. War aber auch einfach, ja, ich weiß nicht, so recht uninnovativ. Also es war einfach, es hat eigentlich im Prinzip nichts falsch gemacht, aber es war einfach so zu Standard irgendwie auch fast schon. Und danach, weiß ich nicht, Tales of Vesperia habe ich jetzt zum Beispiel nicht gezockt. weil mir die Grafik da schon zu knuddelig ist. Wobei ich gehört habe, dass es eigentlich von der Story her und so eigentlich sehr gut sein soll. Also ich will dem auf jeden Fall noch eine Chance hast geben. Hast du mal ein paar Tales-Sachen gespielt? Ich glaube mal auf dem... Tales of Destiny oder so, ist auf der Playstation wahrscheinlich. Ja, ich glaube Tales... Oder Tales of Symphonia wahrscheinlich. Ja, ich kann es ja... Tales-Spiele sind immer Knuddelgrafik, sind mindestens 20 Stunden zu lang und machen immer irgendwelche Rassismus-Stories die ganze Zeit. Stimmt. An sich sind die wirklich ganz cool, wenn sie es mal treffen, aber gelegentlich hast du auch eins, was sich einfach nur zieht wie Gummi, wenn du das Pech hast. Ich glaube, Vesperia habe ich nur angespielt bisher, ein paar Stündchen. Habe ich aber Bock drauf, das glaube ich, werde ich auch demnächst irgendwann mal weiterspielen, wenn ich die Gelegenheit finde. Ja, Final Fantasy 13, muss ich auch nur ganz kurz meinen Senf zu geben, das hatte ich mir extra importiert, ganz schnell irgendwie, dass es auch wirklich in 2 Tagen da war aus Japan, habe es dann irgendwie gespielt und dann so schnell wieder verkauft, weil ich dachte, irgendein anderer Depp wird wohl auch noch irgendwie Bock auf das Japanische haben. Ich war total ernüchtert. Nach 10 Stunden oder 15 Stunden einfach nicht mehr weitergespielt, weil ich einfach, also lass uns nicht über Trauer. 16-Bit. Eben, da so entsprechend ist ja auch das Game One Review dann ausgegangen, wo ich mich dann auch wirklich dann 2-3 Wochen eingeschlossen habe mit dem Ding, um einfach dem auch vernünftig mal ob jeder ersten Abneigung, die man fürs Spiel hat, ob man sehen, ob das auch begründet ist oder nicht. Es ist eben was ganz, ganz Spezielles, was bei rausgekommen ist, was nicht mehr wirklich mit Japaner-Rollenspiel zu tun hat. Ja. Speziell um das, worüber wir dann heute sprechen wollten. Ich habe den Podcast hier speziell 16-Bit-Rollenspiele genannt, weil wir werden heute nach dem Gefühl primär zwar über das Super Nintendo reden, weil ich glaube, da bei uns bei den meisten auch da die Anfänge wirklich richtig dann gewesen sind, aber weil wir uns speziell über die andere große Konsole in der 16-Bit-Ära, das Mega Drive, auch schon sehr, sehr ausführlich unterhalten haben, in dem einzelnen Cast über Sega Mega Drive, und wir hatten ja auch noch den gesonderten Fantasy Star Podcast, wo wir uns einzeln über die Spiele mal unterhalten haben, also glaube ich, ist es da haben wir uns schon sehr ausführlich unterhalten über die Themen dorthin. Ich würde aber, bevor wir dann in Super Nintendo einsteigen und nach mal ein bisschen was über die Titel uns erzählen, mal kurz reingreifen. Ich habe mir hier ausgedruckt, welche Mega Drive Spiele es gegeben hat. Ich werfe mal ein paar Sachen in die Runde und wenn wir darüber noch nicht gesprochen haben, können wir gerne noch mal ein paar Worte verlieren, einfach weil das Mega Drive, auch wenn wir heute nicht so viel darüber reden werden, ist es genauso wichtig, was 16-Bit-Rollenspiele angeht, weil einfach komplett andere Spiele dort gewesen sind. Wir haben ja im Mega Drive Podcast uns sehr, sehr ausführlich über Shining Force unterhalten. Ja. Shining Force war ja die große Mixtur an Strategie oder das erste richtig große Strategie-Rollenspiel, wo der Strategie-Part und der Rollenspiel-Part gleichmäßig sind oder gleichmäßig aufgebaut sind und es in der Form auch nicht gegeben hat. Und ich würde auch immer noch heute sagen, eins echt der besten Spiele auf dem Mega Drive oder wenn man beide sogar nimmt. Ja, absolut. Also da wurde ja auch eigentlich fast schon alles zu gesagt. Ich fand den zweiten Teil sogar noch geiler als den ersten, weil er einfach auch noch viel komplexer und noch länger und größer war und ein bisschen non-linearer. Ansonsten kann ich die auch immer noch empfehlen. Ich glaube, das sind auch super Spiele, die man irgendwie auf dem Handheld oder so oder vielleicht emulatormäßig auf dem Laptop oder so mal zocken kann, weil die auch heutzutage, ja natürlich nur, wenn man die Vollversion besitzt. Ist ja klar. Alles im Regal. Und es gibt das für, ich glaube, 1 Euro irgendwas fürs iPhone mittlerweile. Ohne Quatsch? Echt? Genau. Shining Force 1 jedenfalls, was auch, ich denke mal, dafür ideal ist. Ja, absolut. Ne? Mit der Touchpad-Steuerung. Aber Shining Force ist auch, glaube ich, auf dieser komischen Compilation drauf, die es für die PS3 und Xbox gibt, diese Sega-Collection. Auf allen Compilations ist es da. Und so. Ich glaube, Virtual Console auch runterladen. Also man kommt schon an das Spiel ran, wenn man jetzt da rankommen will, auf die eine oder andere Art. Auch irgendetwas, eins der ganz großen. Genauso wie wir im gesonderten Podcast geredet haben über die Fantasy Star-Sachen. Ja. Du hast Fantasy Star 4 hier gerade ausgeführt. Da hatte ich ja auch im Cast drüber erzählt. Das ist eigentlich mein Lieblingsrollenspiel, so ziemlich aus der Mega Drive-Ära damals. Ich habe mein Internet-Nick danach benannt. Ich habe es 20 Mal, aber an die 10 Mal wahrscheinlich durchgespielt seitdem. Zuletzt sogar vor 1-2 Jährchen nochmal. Also Phantasy Star 4 ist immer noch für mich so das Nonplusultra, was Sega-Rollenspiele angeht und immer noch ein ganz, ganz großes Ding. Viele andere Sachen über Shadowrun hatten wir ein bisschen geredet auf dem Mega Drive. Da gibt es ja auch ein Äquivalent auf dem Super Nintendo, wobei wir ein bisschen quatschen werden können. Ich konnte damit nichts anfangen auf dem Mega Drive, leider. Ja, das kann komischerweise niemand. Ich wollte sogar mal bei Ausgegraben online vorstellen, weil ich das tatsächlich viel gezockt habe auf dem Mega Drive. Und dann habe ich sogar neulich nochmal gezockt und fand es aber auch irgendwie so... Das ist nicht gut gealtert auf jeden Fall. Ja, aber leider. Das war so ein Spiel, das hat damals schon ziemlich viele Elemente gehabt, die also schon sehr komplex waren. Ziemlich viele Charakterwerte und einen hohen Schwierigkeitsgrad und Quests, die man machen musste und so. Es war sehr kompliziert, viel zu kompliziert eigentlich für damals, weil man überhaupt nicht abgeholt wurde als Spieler, einem nichts beigebracht wurde. Es ging quasi los und du musstest selber irgendwie gucken, wie du klarkamst. Und es gab auch so Bugs, dass du abgeschossen wirst, dann landest du im Krankenhaus und dann ist aber der Typ, der dich abgeschossen hat, lauert vorm Krankenhaus und ballert dich immer wieder ab. Und wenn du halt keine Waffe hast, weshalb du überhaupt erst im Krankenhaus gelandet bist, weil du dich nicht wehren konntest, dann verreckst du halt immer wieder. So lauter kleine dumme Fehler da drin. Aber im Prinzip ist das schon ein Spiel, das mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, dass ich auch sehr viel gezockt habe. Aber ja, ich glaube, aus heutiger Sicht nichts mehr, worüber man groß... Ja, komisch, ich hatte irgendwie damals das für Super Nintendo und dachte dann immer, also ich habe es in Zeitschriften natürlich gesehen, fürs Mega Drive, und ich hatte damals halt kein Mega Drive und dachte immer so, Mann, das ist irgendwie ein Spiel, wo sich das jetzt wirklich mal verlohnt, sich Mega Drive zu tun, weil die Version anscheinend irgendwie besser ist oder... Ja, so, also die ist einfach ganz anders als die Super NES-Version. Ist wirklich was ganz anderes. Ich habe eher das Gefühl, also ich habe auch Shadowrun das Pen and Paper mal gespielt, deshalb... Von Faser. Ja, und deshalb kann ich auch so ein bisschen... sagen, dass auf jeden Fall die Mega Drive-Version deutlich näher an der Pen-and-Paper-Vorlage ist, während die Super NES-Version eigentlich mehr so vom Setting her zwar an Shadowrun angelehnt ist, also es spielt auch halt in dieser Welt, aber von den Werten und von der ganzen Mechanik, von der Rollenspielmechanik, ist es ja nicht so sehr an der Pen-and-Paper-Vorlage, also Es wäre mehr ein Spiel eben wirklich, genau, ne? Also nicht wirklich für die Hardcore-Fans, aber ich fand es sehr erfrischend damals auf dem Super Nintendo, weil du einfach mal ein komplett anderes Setting dann... Genau, und weil es auch sehr stimmig, gute Atmosphäre und geile Story hatte. Ja. Ich hätte eventuell gedacht, dass du, Marc, vielleicht die Japan-exklusive Mega-CD-Version kennst von Shadowrun. Es gibt das ja, glaube ich, auch noch mit... also es hat nicht viel mit dem Mega Drive-Spiel dem eigentlichen zu tun, sondern ich glaube, es ist mehr sogar Text-Adventure ein bisschen. Ja, ich hatte irgendwie mir verschiedene Sachen auch jetzt mal, wo ich gerade eben Retro-Wahn bin und mir irgendwie alles kaufe, was nicht nagelfest ist, habe ich mir auch ein Multimega gekauft, das Doofe ist, der Umbau dafür kostet 200 Euro, damit ich dann auch japanische CDs oder so drauf spielen kann. Und ich muss irgendwie ein paar Sachen wirklich noch nachholen. Also wie gesagt, Phantasy Star 4 habe ich auch gespielt. Phantasy Star 2 habe ich damals halt leider nicht gespielt. Aber das ist auch ein Beispiel dafür, für schlecht gealtert, finde ich leider, weil ich kann es heute auch nicht mehr spielen. So langsam und so Zufallskämpfe abhängig es ist, ich kriege die Krise heutzutage leider. Das ist ohnehin eine Sache, geliebt, wo man schwer wieder rankommt, glaube ich. So Random Encounter sind, glaube ich, echt jetzt auch bei mir so durch. Ja. Andere Rollenspielsachen fürs Mega Drive hatten wir natürlich auch schon drüber geredet. Die Luna-Spiele, Luna 1, Luna 2, Kaufgrund fürs Mega CD gewesen. Absolut. Leider nur US-exklusiv gewesen und ich finde mittlerweile auch die PlayStation-Version einen Tacken besser. Aber es ist natürlich auch persönlicher Geschmack. Ich kenne genug Leute, die immer noch sagen, die schwören auf die Mega CD-Fassung von der Luna 1 und Luna 2, weil die anders gewesen sind. Aber immer noch gute, großartige Spiele. Mega Drive hatte natürlich auch sehr, sehr viel, ja, nicht nur rein Rollenspiele. Wir hatten ja auch über die Hybriden da schon gesprochen, über Action-Adventure-mäßige Dinge wie Landstalker oder Soleil und wie die dann alle heißen. aber das Mega Drive hatte, wenn es Rollenspiele hatte, dann auch ein paar wirklich gute Perlen gehabt. Aber wie gesagt, für größere Infos und weitergehende Infos kann man sich gerne den Mega Drive-Podcast anhören. Beide Teile mit groß und lang und viel Musik. Deshalb gehen wir dann rüber zum Super Nintendo wieder. Du hast kurz ausgeführt, Ede, vorhin, du hast natürlich einen anderen Einstieg innerhalb der Ära dann dort gehabt, weil du ja über Importkonsolen und umgebaute Konsolen reingegangen ist. Ich spekuliere jetzt ganz einfach mal und ich sage dann, dein Einstieg in die Ära ist dann Final Fantasy 2 die US-Version gewesen. Ja, genau so war es auch. Also Final Fantasy II war die US-Version, so das erste Rollenspiel auf dem Super NES, an das ich gespielt habe. Mhm. Und ist mir deshalb auch noch sehr gut im Kopf. Und ich bin auch irgendwie dankbar, weil das war so der Anfang. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was habe ich zuerst gezockt. Phantasy Star 2 oder Final Fantasy 2? Ich habe beide als Import gezockt. Zeitmäßig müsstest du, wenn du die relativ nahe Release hattest, Phantasy Star vorher gespielt haben, weil ja, es war so ein, zwei Jährchen vorher. Ja, viel früher. Also Phantasy Star 2 also, war dann das erste Rollenspiel der 16-Bit-Ära und dann Final Fantasy das erste Rollenspiel auf dem Super NES. Und ja, ich fand es einfach genial. Also ich fand es, ich kann mich kaum erinnern an ein Spiel, das mich so süchtig gemacht hat, dass ich so unbedingt zocken wollte. Dabei war mein Englisch damals nicht so gut, dass ich wirklich alles verstanden habe. Also mal klar, man konnte so, ich wusste, was Schwert auf Englisch heißt oder Dungeon oder so Geschichten, aber so die gesamte Story, eigentlich müsste ich es wahrscheinlich nochmal zocken. Aber das war so komplex und es war so abwechslungsreich, auch in der Story. Es ging immer hin und her. Man hatte den Hauptcharakter Cecil gespielt. Mhm. Und er hatte einen Kumpel namens Kane und diese Geschichte, diese Beziehung zwischen diesen beiden hat sich im Laufe des Spiels ständig verändert und man wusste nie diesen Kane einzuschätzen, ob er ein guter oder ein böser ist. Mhm. Und das war schon allein eine richtig coole Story irgendwie. Der ist mal abgehauen und dann war man richtig sauer und dann hat man ihn gehasst und dann kam er aber wieder und hat einem geholfen und dann fand man ihn wieder cool, weil er auch richtig reingehauen hat und so. Und es gab so viel zu entdecken. Ich erinnere mich auch, dass ich unheimlich hart zu kämpfen hatte mit dem letzten Endgegner, weil irgendwie der letzte Save-Punkt vorm Endgegner war irgendwie 20 Minuten oder 15 Minuten Fußweg vom letzten Endgegner entfernt und dann halt Random Encounter, ja, und du bist dann halt hin und immer kämpfen, dann bist du da und dann hat er dich platt gemacht mit so einem Zauberspruch, der Big Bang hieß, das weiß ich noch. Und dieser Big Bang-Zauberspruch, ja, der war einfach, ich war wahrscheinlich einfach bis zu dem Zeitpunkt hat es eigentlich gut funktioniert, aber für den Endgegner vielleicht noch ein bisschen unterlevelt. Dann habe ich mich dann halt da in dem letzten Dungeon mit Random Encounter, weiß ich nicht, hingesetzt und 5 Stunden lang nur Random Encounter gemacht. So sieht mein Wochenende aus. Genau. Ich encounter, bis die Schwarte kracht. Und irgendwann hat man sich dann stark genug gefühlt und ist nochmal hingegangen und irgendwann hat man es dann gepackt. Und ja, war einfach ein tolles Erlebnis, war eine tolle Welt, einfach eine tolle Einführung in das Final Fantasy Universum. Und von da an habe ich dann auch jeden Final Fantasy Teil eigentlich gezockt. Ja, bis auf die, das stimmt nicht ganz so, ich habe X2 habe ich nicht gezockt, okay, und 12 habe ich nicht. Du hast gezockt. Jeden richtigen Final Fantasy Teil gezockt. Die neueren, wo es dann hauptsächlich nur noch im Prinzip Zeichentrickfilme waren mit nebenbei noch ein paar Kämpfen, die habe ich nicht mehr gezockt. Mhm. Okay. Das Gameplay aus Quicktime-Event besteht. Genau. Ja, bei mir war es eigentlich auch relativ ähnlich. Ich hatte mir damals allerdings das US-Super Nintendo geholt. Das eckige, hässliche, ja, mit den lila Knöpfen. Aber ja, das konnte man auch die ganzen japanischen Spiele drauf spielen, weil man die Stifte rausgebrochen hat dann unten. Alles ja mit guter Technik. Du bist ein richtiger Modder. Genau. Ja. Und ja, ich habe auch mit Final Fantasy 2 angefangen und fand das irgendwie auch total gut. Also erstmal hat mir natürlich dieser Anime-Stil, den man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so rauserkennen würde aus den paar Klötzchen, die auf dem Bildschirm rumlaufen. Die Geschichte fand ich auch super fesselnd. Und ich weiß es auch noch, dass ein Freund von mir, den hatten wir auch so angefixt mit den Rollenspielen. Das war eigentlich gar kein Konsolenspieler. Der hat sich dann auch einen Import Super NES geholt und der hatte dann schon ziemlich früh Probleme bei dem Spiel und der hing beim Gegner fest, der hieß, oder er nannte ihn Antlion und alle dachten immer so, was zum Teufel ist denn Antlion und so. Und er dann erzählt so, ja, ist in irgendwie so einem Sandding drin kommt da raus und dann musste ich so lachen, weil das war einfach ein Antlion war das einfach und er hat es immer das Antlion genannt. sowas kann natürlich passieren, wenn du mit Spielen konfrontiert wirst, speziell wie es ein Rollenspiel ist, wenn du da mit der Sprache noch nicht ganz fit bist. Ja. Ich meine, du Marc, du hast es kurz erwähnt, du bist natürlich, da ich und Ede da relativ altersmäßig nah bei dran liegen, haben wir die meisten Spiele zu einem ähnlichen Alter. Du bist ein paar Jährchen auseinander von bisschen uns. Du, war, du warst dann schon in deiner mittleren, späteren Teenagerzeit. Das war ja schon fast Abiturzeit, glaube ich, irgendwie so bei mir. Naja, ja doch, irgendwie 92 also da, oder da so. Da könnte man ja schon, ich weiß ja nicht, wie das da mit dem Englischverständnis oder sowas bei eurer Generation quasi da aussah. Ganz schön wir mussten es ja alles von Rollenspielen und Fernsehsendungen und Conan O'Brien. Ja, aber so war das auch. Also ich habe meine Englischkenntnisse im Prinzip durch Videospiele erworben. Ja. Also ist so meine ersten Berührungen mit englischen Texten war im Prinzip The Princess is in another castle und weiß ich nicht, der Schwertverkäufer von Zelda 1 so ungefähr. Also eben, take the sword. Genau. Ja, aber guck, das ist doch derselbe Anspruch, den ich auch dann hatte bei japanischen klar. Videospielen. Ne? Solange man irgendwie eine Motivation hat, sowas zu lernen, desto besser ist es natürlich. Also es hat mir auch super geholfen. Ich war immer in Englisch einer der Besten in der Schule, weil ich halt schon einen Vorsprung hatte, weil ich schon in der Grundschule im Prinzip meine ersten Englischkenntnisse erworben habe. Und weil Schwerter so oft vorkommen in englischen Aufsätzen. Ja, aber es geht mir ähnlich. Dadurch, dass ich eben mit viel, was Rollenspiele natürlich an sich haben, jetzt mehr als früher, aber die waren damals auch schon verglichen mit den anderen Spielen sehr textlastig. Ja. Und du musstest eben ein gewisses Verständnis aufbringen für die Story und was du mitnehmen kannst. Okay, Final Fantasy II ist jetzt ein fast schon ein Paradebeispiel, weil das wurde nebenbei von irgendeiner Sekretärin übersetzt in dem Japan-Büro und hat nicht wirklich was mit vernünftiger Synchro zu tun oder Übersetzung zu tun, aber es war schon ein guter Startpunkt einfach. Auf dem Niveau hast du nicht gelernt, vor allem auch interessiert gelernt, das Englisch. Ja, ich setze mich jetzt nicht mit dem Textbuch dahin und lerne Vokabeln, nein, ich spiele über Final Fantasy. Oh. Ist das zu Final Fantasy 2 selber, ich habe das damals natürlich verpasst. Ich kann mich, das Einzige, wo ich mich dann erinnere, dass ich x-fach den Test in der Videogames gelesen habe, wo das auch 88. richtig... 88 hat es abgestaubt. Ja. Doppelseite, ne, mit dicken, fetten Screenshots. Ich habe das auch erst viele Jahre später dann gesehen, das erste Mal. Was ich dann auch schon sehr beeindruckend fand für ein Spiel aus der Ära. Ich kannte natürlich mittlerweile schon bessere Super Nintendo und Mega Drive Spiele, aber alleine dieser Anfang, wenn du in Mode-7-Effekt diese Luftschiffe, die durchfliegen, in die Tiefe über Landschaft und dann hast du in der Luft dann Battles gegen fliegende Augen und drum und dran. Das ist auch schon für ein Super Nintendo-Spiel ein unglaublich spektakulärer Einstieg, fand ich. Ja, Mode-7 war ja ohnehin das Nonplusultra damals. Also irgendwie eine 3D-Welt, die sich bewegt, wo du rüberfliegen konntest und konntest irgendwo landen mit deinem Luftschiff. Und oh. Eben, und du hast, es wurde schon sehr, sehr cool präsentiert dort. Speziell auch die Story hast du kurz ja anerwähnt, hier Kane und Cecil, die Doppelbeziehung, das wurde ja mittlerweile mehrfach remake, das Spiel. Kurz zusammenzufassen, die Geschichte ist natürlich sehr, sehr kompliziert, aber ich versuche das mal kurz und schnell zu machen, warum es Final Fantasy 2 hieß. Heutzutage ist das Spiel bekannt als Final Fantasy 4. Es ist auch das offiziell vierte Spiel der Final Fantasy Reihe gewesen. Wir kannten es damals als Final Fantasy 2, weil in den USA das erste Final Fantasy rausgekommen fürs NES, Teil 2 und Teil 3 fürs NES sind nicht mehr gekommen. Die gab es nur in Japan. Teil 4 wollten sie dann wieder übersetzen, aber die amerikanischen Kinder haben noch nie was von Teil 2 und Teil 3 gehört. Das heißt, wir nennen es einfach Final Fantasy 2, das zweite Final Fantasy Spiel, alles gut. Ja, und von dort aus, die Version wurde, glaube ich, jetzt mehrfach genommen und dann remaked für den Nintendo DS in einer ganz guten Neuauflage mit Synchro und 3D-Grafik. Für den Game Boy Advance, glaube ich, habe ich das zu Hause noch für die PlayStation 1 als Remake. als Squaresoft oder Square Enix mittlerweile damals angefangen hat, alles zu remaken, da denkst du, oh, endlich kannst du eine neue Version kaufen, da kommt immer noch eine bessere nochmal raus. Und Anthology und was sie alles und die Anthology, ich glaube, ich habe es echt 5 oder 6 Mal mittlerweile zu Hause, außer der Super Nintendo-Version, die habe ich nie gehabt. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, weil die Final Fantasy Teile, das muss man ja für alle, die es vielleicht gar nicht kennen, sagen, die hängen ja eigentlich storymäßig nicht zusammen. Also Die sind zwar, die haben zwar Parallelen, die haben auch gewisse Charaktere oder wiederkehrende Elemente, aber im Prinzip sind es immer abgeschlossene Teile, Episoden. Manchmal spielen sie in einem gleichen Königreich irgendwie Jahrzehnte davor oder danach oder irgendwie so, aber im Prinzip sind es keine Storys. Also man hat nichts verpasst, wenn man jetzt Teil 2 und 3, die nur in Japan erschienen sind, nicht gezockt hat. Das finde ich, ist auch eine der Formeln eben, warum Final Fantasy so eine langlebige Serie ist. Also, dass du jetzt 13 oder ja, mittlerweile 14 richtige Teile hast mit der Nummer drin, plus x-fach Spin-offs einfach. dass sich die Serie, bis auf diese Grundthemen, die sich durchziehen, die Charaktere oder seit Teil 2 eben der Running Gag mit einem Charakter, der Sid heißt, der irgendwie dort mit eingebaut ist, oder Chocobos, die Reitvögel, die dort rumgehen, dass du immer, das Spielsystem wurde ausgetauscht, die Charaktere wurden ausgetauscht, es wurde immer frisch gemacht, aber es hatte immer noch dieses, mit Ausnahme der letzten Teile, wo es einfach dann flöten gegangen ist, dieses Final Fantasy Gefühl. Es hat sich, egal wie du zu einem Final Fantasy 8 oder zu einem 10 oder sonst was steht, es hat sich trotzdem wie ein Final Fantasy angefühlt, und das war das Wichtige. Das war das Wichtige, weil so Sachen wie die Soundeffekte zum Beispiel, weißt du, so allein, das habe ich schon, sobald ich erinnere mich, als ich damals Final Fantasy 3 beziehungsweise 6 dann gespielt habe, da habe ich schon eine Gänsehaut gekriegt, als ich einfach nur die Geräusche gehört habe, mit denen du Sachen bestätigst, oder pling, pling, weißt du, wenn du in den Menüs rumgeschaltet bist. Diese ganzen, die schönen blauen Menüs mit weißer Schrift, da gab es so viele kleine Sachen, die einem gesagt haben, du bist zu Hause, du erlebst nur ein neues Abenteuer, und das haben sie ja alles wegrationalisiert. Die haben ja ständig versucht, das Rad neu zu erfinden, bis es irgendwann kaputt gemacht hat. Eine der größten Verbrechen, die Final Fantasy 13 gemacht hat, ist, auf die Fanfare zu verzichten nach jedem Kampf. Also das hat sich ja so eingebrannt einfach bei jedem Zocker, der mit Final Fantasy was zu tun hatte, und dort, obwohl der Soundtrack ganz okay ist von Final Fantasy 13, es fehlt einfach, es tut weh, wenn es nicht mehr da ist. Du hast gerade Final Fantasy 3 nochmal erwähnt, bevor wir darauf zu sprechen kommen, weil da werden wir nochmal im Detail drüber kurz reden. Du hattest vorher was von Final Fantasy Mystic Quest gesagt, oder hier bekannt als Mystic Quest, das war sozusagen für... Ich sag mal jetzt von Nintendo-Seite aus, ja, die europäischen Kinder sind zu dumm für Rollenspiele. Ja, deshalb gab es keinen Final Fantasy 2. Übersetzen wir für die nicht. Nein, das ist zu viel. Die haben bei Square Enix oder bei Squaresoft damals sozusagen angeleitet, hey, wir brauchen ein Rollenspiel, ne, womit wir den europäischen Markt ein bisschen erobern können in der Form. Und Final Fantasy Mystic Quest war, ich glaube, das hieß Final Fantasy Mystic Quest Easy oder irgendwie sowas, Easy Type. Es ist auf jeden Fall, man muss sich vorstellen, wie so ein klassisches 16-Bit-Rollenspiel, was so für den größten Idioten sozusagen gemacht wurde. Ne? Wo es wirklich spielerisch nicht allzu aufwendig ist, die Gegner sind nicht allzu schwer, die Story ist nicht allzu aufwendig und so weiter. Mystic Quest war sozusagen so ein Mini-Rollenspiel, was ausgeliefert wurde hierzulande mit einem 72-seitigen Spieleberater, falls du auch zu dumm bist, da weiterzukommen. Ich hatte mir das damals ausgeliehen von der Videothek, mein bester Freund damals zu der Zeit, die Videothek, die mir zu Rollenspielen am Wochenende dann geben kann, und ich gehofft habe, dass ich sie durchspielen kann, bevor ich sie Montagabend wieder zurückgebe. Mystic Quest war so ein Fall gewesen, oh cool, jetzt ein Rollenspiel für Super Nintendo, mal ausprobieren, wie es ist. Jeder, der es gespielt hat, ob es meine Freunde gewesen sind, die haben es an einem oder eineinhalb Tagen durchgehabt. Selbst in diesen komischen Guide musstest du so gut wie nie reinschauen. Es gab zwar ein paar dämliche Rätsel, die dort drin waren, aber ey, drauf geschissen. Ne? Und es war so ein Ding, okay, man nimmt es mit, aber es taugt leider nicht wirklich viel was. Ja, das ist schlimm, wenn man vorher Final Fantasy 2 gespielt hat. Ja. Und ich hatte danach nicht mal diesen Kontext, ja, aber trotzdem fand ich es irgendwie. Das wäre ein Spiel gewesen, das hätte ich wahrscheinlich nach ein paar Stunden wieder in die Videothek zurückgebracht und gehofft, dass ich nur eine Mark bezahlen muss oder so dafür. Ja, ich hatte mir das Gott sei Dank auch nur ausgeliehen von einem Kumpel, aber damals hat man halt alles gezockt, was rauskam. Ja, alles, was noch Rollenspiel riecht. Ja, eben, es gab einfach nicht so viel, und die waren, wie gesagt, auch nicht so komplex. Also, ja, Mystic Quest, ich weiß nicht, was Spielzeit waren da, vielleicht 8 Stunden oder so. Ja, ungefähr sowas. Dann hat's das durch. Es war auch nett, aber das war natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Rechnung aufgegangen ist, dass Leute, die noch nie ein Final Fantasy Teil gezockt haben, die werden da vielleicht dann gar nicht so was vermisst haben. Ich persönlich, der Phantasy Star 2 gezockt hat und Final Fantasy 2 zu dem Zeitpunkt und weiß ich nicht, noch einen Haufen anderer Rollenspiele, hab gedacht so, okay, das ist wirklich eine Farce. Also was hier wird einem ja gar nichts abverlangt. Das ist super linear. Es gibt eigentlich keine wirklichen Hindernisse. Du weißt im Prinzip schon alles, was passieren wird, bevor es passiert ist und so. Also es war, und das hat ja auch dieses Zeitalter dieser Riesenpackung eingeläutet. War es das erste Spiel eigentlich? Ich glaube, das war das erste Spiel. Das war das erste hierzulande. Genau, das war das erste Spiel, was mit diesen riesen viereckigen Super NES-Packungen und den Guides kam, was ich immer super dumm und ich fand die super hässlich und scheiße. Und die hatten auch immer diese eng amerikanisierten oder westlichen Artworks. Oh Gott. Und ich weiß nicht, das war auch so ein schlechter Trend. Das haben sie ja dann mit allen Rollenspielen gemacht, mit Secret of Evermore, Secret of Mana, Lufia, Illusion of Gaia und so, kamen alle dann so so raus. Ja. Ja, damals war es auch ziemlich verpönt, dann irgendwie sich ein Spiel zu kaufen, gleich mit einer Lösung dabei. Also bei uns war es auf jeden Fall so, dass es immer so von... Ach, so war das bei euch damals. Ganz schäbig. So. Und jetzt wird man sich freuen, wenn man bei einigen Spielen Lösungsbücher hat. Es gibt ja auch bei Lösungsbüchern, da gibt es ja auch richtig geile. So früher gab es so, ein Kumpel von mir, da können wir gleich auch noch drauf zu sprechen, wenn wir über Secret of Mana sprechen, der hatte sich den Japan-Import von Secret of Mana 1 geholt und der war halt auch mega der Freak und auch so ein Rollenspiel-Fan. Und dann haben wir da gesessen und wir haben erstmal nichts gerafft, weil auch diese Ringmenüs und alles war so ein bisschen anders. Und bei Secret of Mana, wir wussten nicht so genau, was ist das eigentlich für ein Spiel, irgendwie sah es geil aus. Und dann hat er sich noch so einen Secret of Mana Guide gekauft auf Japanisch. Und der war irgendwie 500 Seiten dick und da waren alle Waffen schön nachgepinselt. Aha. Und es war richtig, so ein richtig edles Ding, ja. Und dann hast du hier in Deutschland hast du halt so diese 70 Seiten von Nintendo in Hochglanz gedruckten Bildschirmfotos. Ja, also wo, es war genau, und wo du das maximale der Gefühle war, wenn die irgendeinen deutschen Zeichner oder irgendein Ami-Zeichner, also wahrscheinlich, weil die es von dort her kopiert haben, die ganzen Inhalte, der dann interpretieren könnte, was könnte ein passendes Artwork sein und selbst dann, oh, ich sehe so kleine Sprite-Figuren im Spiel, das ist bestimmt so ein Ritter und den male ich selber, das hatte nichts mit dem richtigen Spiel dann zu tun, ja. Innerhalb von diesem Guide. Da war ich auch kein riesengroßer Fan von, aber natürlich, das Einzige, was da frohlockt hat, war das Sammlerherz, wenn du natürlich sowas Spezielles dann hattest. Die Packungen haben sich leider nie wirklich gut gehalten. Ich habe noch meine Secret of Mana Packung zu Hause, plus mein, ich glaube, die von Terranigma und die von Lufia da noch daheim stehen. Und die benutze ich dann, um andere lose Super Nintendo Module drin mit aufzubewahren, weil dafür waren die dann gut. Da steckt mein Mystic Quest drin mit Terranigma drin, weil ich dafür die Packung nicht mehr habe. Ich dachte, dass keiner sieht. Das Mystic Quest auch hast. Ja, das sowieso. Ja, ich hätte da wahrscheinlich weitaus größere Sachen, für die ich mich schämen müsste in meiner Sammlung. Die übrigens, kann, also du, kann ich bestätigen. Ja, Ede und hier du, Marc, hast ja auch nochmal schon mal einen Blick drüber werfen können. Ich habe ja eigentlich nur noch japanische Rollenspiele bei mir in der Sammlung zu Hause im Regal drin stehen. Und da differenziere ich manchmal auch nicht mehr wirklich zwischen hochqualitativen Spielen, weil einfach der Sammlertrieb dann auch zuschlägt und dann brauche ich nun mal ein Ephemeral Fantasia für PS2. Ja, so kommt mir bekannt vor, sowas. Konami-Rollenspiele zum Beispiel. Nicht gut, ja. Irgendwann ist der Schrank voll und dann weiß man nicht mehr, wohin mit dem man es krempelt. Dann verkauft man es und dann nach 10 Jahren hast du wieder Bock drauf und dann kaufst du den Stoff wieder. Man sieht es ja dadurch, dass es mitgebracht hast, eben diese. Also so ich hätte mein Problem, so ein japanisches Final Fantasy 4 zu verkaufen, auch wenn ich weiß, ich würde es wahrscheinlich nie wieder haben, aber es ist. Es ist einfach nur mal geil. No? Ja, die Packungen sind auch irgendwie ein bisschen haltbar, dadurch, dass da halt diese Plastik-Inlets drin sind, als die Super Nintendo-Packungen halt die US, wo dann immer irgendwie was innen drin, die Pappe verkniedelt ist oder. Ja, du kannst auch nicht mehr viel machen. Also wenn du jetzt gebraucht an die Spiele rankommen willst, ja, du hast ja eh nur die Möglichkeiten über Videospielbörsen, wie eine, die gerade hier in Hamburg gewesen ist vor ein paar Tagen. Ja. Oder die Ebay-Route dann zum Beispiel zu nehmen, wo du dann sagst, ja, die Packung ist alles okay und da kommt ein zerflattertes Stück Pappe bei dir an, was du nicht mehr, also als Sammler kannst du damit leider nicht mehr viel anfangen. Es gibt ja mittlerweile dann durch Virtual Console und Remakes und so weiter die Möglichkeit, die so zu spielen, aber ja, das ist irgendwie nicht dasselbe. Ich habe es auch gedacht, das war irgendwie mal die Emulatoren und so und ob das jetzt so nur um irgendein Spiel mal spielen zu können, wo man dann irgendwie nicht rankommt, aber das ist wirklich was anderes, dann das Modul richtig reinzustecken, das passende Pad in der Hand zu haben, dann kommt echt wieder dieses alte Gefühl auf und gerade bei so japanischen Rollenspielen, weil du es eben mit den Artworks irgendwie auch meintest, die haben immer farbige Booklets und die waren immer schön und deswegen mochte ich das Mega Drive zum Beispiel auch nicht, weil ich immer dachte, wer zum Teufel hat das denn schon wieder kopiert? Immer nur schwarz-weiß und so. Die Mega Drive-Anleitung war immer meistens schäbig, aber eben. Zum Beispiel auch in den Anleitungen waren auch oft Sachen versteckt. Zum Beispiel, ich erinnere mich, in der japanischen Anleitung von Final Fantasy 13 gab es hier diesen, wie heißt er noch, der die nachmachen kann, den Meme. Der Gogo. Gogo, genau. Auf einer der letzten Seiten sieht man so den Schatten von ihm und davor waren halt lauter Schatten von Figuren, die du spielen konntest, weißt du, das weiß ich noch. Und das war der Hinweis darauf, dass es den halt irgendwie im Spiel gibt noch. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann in den Spielen waren, oder du hast irgendwo ein dickes Schwert gesehen oder sowas. Also das war schon auf jeden Fall ein Vorteil von den schönen, mit Liebe gemachten japanischen Anleitungen. Ja, also Final Fantasy 3 oder Final Fantasy 6, worauf du zu sprechen gekommen bist und darauf, dass ich dann jetzt hier hin wollte, damit wir die Final Fantasies auf dem Super Nintendo oder in der 16-Bit-Ära dann abgegolten haben. Das war natürlich auch ein kleiner Sonderstatus innerhalb des Spiels, anscheinend in der U-Bahn geboren hier einige. Final Fantasy, ja, damals bei uns allen eigentlich bekannt als Final Fantasy 3. Ich glaube, hierzulande bekannt geworden ist erst einmal so Ende 94 durch Tests in der Videogames und so weiter. Tut der Finger weh, Marc? Ja. Vom Fußball, du sollst vielleicht mit der anderen Hand das Mikro halten. Nee, aber eigentlich eines der definitiven Rollenspiele der damaligen Ära war Final Fantasy 6 gewesen oder Final Fantasy 3. Ich denke mal, bei mir hat es ein paar Jährchen wieder gedauert, bis ich es geholt habe, bis ich ein umgebautes Super Nintendo habe, wo ich es drauf spielen kann. Ich denke mal, Ede, du hattest es dann wahrscheinlich zeitiger als wir anderen dann. Natürlich, auch als US-Import 150 Mark, glaube ich, damals. Ja, aber die müssen alle so neidisch auf dich gewesen sein, glaube ich. Nee, überhaupt nicht, weil ich war in meiner Klasse so der Einzige, der gezockt hat. Also gerade so bei Super Mario oder so hatte ich dann ab und zu mal Kumpels da, die mitgezockt haben, aber so Final Fantasy und Co., das war ich alleine mit, so, ich habe da keine Gleichgesinnten im Prinzip gehabt. Aber das war mir auch scheißegal, weil Final Fantasy 3 ist bis heute, glaube ich, so eines meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Man sieht das natürlich immer so auch ein bisschen verklärt, vielleicht aus heutiger Sicht. Ich kann immer nicht sagen, ob ich heute noch genauso viel Spaß dran hätte, aber ich kann sagen, dass ich damals, das war so, ich sage immer, es gibt ganz wenige Spiele, vielleicht eine Handvoll, maximal zwei Handvoll Spiele insgesamt, von allen erschienenen Spielen, an die ich mich erinnern kann, wo ich schon in der Schule auf der Schulbank nervös hin und her gezockt gerutscht bin und gedacht habe, oh, ich muss nach Hause, ich muss zocken. Ey, das ist das beste Gefühl überhaupt. Genau, dieses, und du kommst nach Hause und du kannst es kaum erwarten und dann ist noch die Mutter da und sagt, erst wird gegessen und Hausaufgaben gemacht und du schaffst es kaum noch, dich zu konzentrieren, du willst endlich zocken. Und das war so Final Fantasy 3 für mich. Ich habe dieses Spiel unfassbar geliebt. Ich kannte mittlerweile nicht mehr, weil ich alt und dumm geworden bin, aber damals kannte ich jeden Winkel in diesem Spiel. Ich habe das Spiel mehrmals durchgezogen, ich habe auch alles abgesucht, ich habe gegen jeden Gegner gekämpft, jeden Gegner bestohlen, man kann ja dann stehlen und muggen, ich habe jeden verzaubert, ich habe jeden versucht zu kriegen, ich habe also wirklich das Spiel versucht auszureizen, im Kolosseum, in jeden Kampf gemacht und alles versucht in diesem Spiel, so was ich heute nie wieder machen würde bei einem Spiel, und das war einfach ein großartiges Erlebnis, da gibt es so viele tolle Szenen, ja, also natürlich die Opernszene muss man erwähnen, die kennt jeder mittlerweile, da gibt es sogar bei uns bei Playtube schon Videos von Fans dazu. Thank you. genau. Ich hab jetzt nochmal was über Twitter jetzt dieses Wochenende gefunden und verlinkt. Da hat jemand die Opernszene mit einer echten Aufnahme der Oper. Es gab ja nochmal tausende von Special-CDs, wo diese bekannte Opernszene von einer richtigen Operngruppe da nochmal aufgeführt wurde. Und da hat jemand die Grafiken aus dem Spiel genommen, drauf gematcht und in 1080p neu gerendert, dass du da so eine 10-minütige 16-Bit-Oper hast. Und das ist schon sehr geil. Das ist ja auch nur eine der vielen Szenen, die so innovativ und cool sind, oder der Todeszug mit der Familie von Cyan oder wie heißt er? Ja, ich habe ihn Cyan immer genannt, Cyan. Aber das ist alles immer falsch natürlich. Ja, natürlich, man weiß eh nie. Ausdrucksweisen. Und das gab so, oder überhaupt, was auch der Hammer war, man sammelt bei Final Fantasy 3 fängt man an, quasi sich seine Party zusammenzubauen und dann kommt es zu einem krassen Kampf und dann passiert irgendwas. Und ich weiß, ich krieg auch die Fakten, die kann der Gregor bestimmt gleich nochmal sagen. Auf jeden Fall geht die Welt irgendwie unter und die ganze Gruppe, die man zusammen hatte, zersplittert sich und verteilt sich und man wacht auf einer einsamen Insel quasi, mitten am Arsch der Welt und ist komplett alleine. Und zu dem Zeitpunkt wären eigentlich schon 80% der Spiele irgendwie fertig gewesen, weil bis dann hat man auch schon 20, 30 Stunden bestimmt gezockt. Und dann beginnt das Spiel quasi nochmal von vorne in einer komplett veränderten Welt, die World of Rune. Plötzlich ist alles am Arsch. Es ist zwar die gleiche Welt, aber es ist alles am Arsch und zersprengt und kaputt. Und du musst in dieser Welt dich wieder zurechtfinden. Und nach triffst du in dieser Welt wieder deine alten Gefährten wieder, beziehungsweise du springst dann auch zwischen den verschiedenen Figuren rum und diese Stränge führen alle wieder zusammen, bis man dann halt am Ende wieder zusammen ist und gegen den ultimativen Bösewicht kämpft. Und das ist einfach so geil inszeniert und so packend gemacht. Also es ist nicht nur vom Kampfsystem, von den Sachen, die man entdecken kann, von den vielen Innovationen, von der epischen Welt, die du frei bereisen kannst, wo du machen kannst im Prinzip, was du willst. Du kannst Sachen entdecken in jeder Ecke, sondern auch die Story ist einfach so geil. Das ist für mich eigentlich so mit das perfekte JRPG, also bis heute. Ich krieg gerade echt Gänsehaut, wo du die Sachen nochmal erzählst, weil es einfach... Ja, nee, es ist auch einfach so. Ich muss eigentlich auch mal wieder zocken. Ich krieg gerade selber wieder Bock. Ja, aber das Komische ist, wenn du es jetzt nochmal spielst. Also ich habe das letztens irgendwann mal wieder versucht und ich habe genau dieselben Gefühle gehabt. Ich habe es damals auch zum Start gekauft mit ein paar Freunden zusammen und es ist halt aufgrund der Random Encounter nicht so gut gealtert. Also das Spiel ist immer noch super. Ich habe gar nicht so, ich bin nicht so der Feind von Random Encounter. Also okay, das ist Ansichtssache, finde ich, bei dem Spiel speziell. Also ich finde es halt immer noch super und ich würde auch das zu meinen Top-Spielen überhaupt aller Zeiten zählen. Und wie gesagt, wir haben uns dann zu viert hingesetzt und jeder hat seinen Fernseher von zu Hause mitgebracht bei mir und oder zu mir. Und wir haben das dann zeitgleich angefangen zu spielen, wirklich. Keiner hat das vorher ausgepackt. Wir haben zu viert angefangen zu spielen, so immer mit praktisch, dass der andere nicht sehen konnte, wo man gerade ist. Und da hat man immer so ein paar Sachen so, ach, bist du schon da und da? Mhm. Und dann wollte jeder dann irgendwie besonders schnell durchkommen. Das war super spannend, war das. Und ja, da ist mir auch ein dummer Fehler bei passiert. Ich habe nämlich nie in Final Fantasy den Ultima-Spruch gehabt. Was? Also beim ersten Durchspielen. Weil ich hatte, ich glaube, das war Ragnarok oder so irgendwie. Ja, und daraus Alexander, die Magicite. Und da hatte ich mir, glaube ich, ein Schwert draus gebastelt. Und hatte den Esper dann, glaube ich, nicht oder so. Ja, war scheiße. Das ist eine der wenigen Sachen, wo du dich da in eine kleine Minisackgasse dann verrennen kannst, wo du dich entscheiden musst zwischen Schwert und Magicite, dass es dann wird. Aber ey, so wie er das erzählt, also wirklich auch bei mir die Begeisterung pur vorhanden bei dem Spiel. Ich habe es natürlich nicht ganz direkt 94, 95 gehabt, sondern erst 2 Jährchen später, als dann ich dann endlich die Sachen nachholen konnte. Das war vor allem auch eine Geschichte gewesen. Ich hatte damals als Teenie nicht allzu viel Geld, was ich von meinen Eltern bekommen habe, hier und da ein bisschen Nebenjob gehabt, zusammengespart, 20 Mark in der Woche verdient, großartig. Mhm. Ich konnte mir die Sachen also nicht bestellen, aber es war auch immer das, was mich von der Videogames wieder dann angeguckt hat. Ey, Final Fantasy VI. Irgendwann hatte ich dann so weit, dass ich ein Super Nintendo endlich habe, was umgebaut war, oder besser gesagt mit dem Adapter, nee, umgebaut nicht, mit dem Adapter. Fire Adapter oder AD29? Ich hatte beide. Oh. Ja, ich hatte beide Adapter, da gibt es auch noch eine ganz traurige Geschichte zu erzählen, ja, weswegen ich den Abspann von Final Fantasy VI erst 10 Jahre später gesehen habe. Ja, das weil du schwarz hattest, schwarz ist genau. Bestimmt, das Ende ging Adapter, nicht mit einem. Ich habe 5 Adapter durchprobiert, aber es hat damit nicht funktioniert. Hauptsache, ich konnte das Spiel durchspielen. Ich habe es eben 1-2 Jährchen nach dem US-Release dann damals gehabt und es hat mich auch von Minute an dann komplett geflasht. Nicht nur, dass es die ganzen anderen Japaner-Rollenspiele, die du bis dato gesehen hast, eigentlich komplett weggeblasen hat, was Story, wie du gerade erzählt hast, ey, diese ganzen Geschichten von wegen, dass du gegen den Geisterzug kämpfst und die Oper, die eingebaut ist und die World of Ruin-Geschichte mit Weltuntergang zwischendurch mittendrin. Das ist innerhalb von der Geschichte her, ich habe, glaube ich, bis dahin mit keiner Story mich so verbunden gefühlt in der Form, dass ich einfach mich dann reinversetzen kann. Ne? Du hast auch wirklich, die Charaktere waren sympathisch aufgebaut. Die Übersetzung war super. Finde ich auch immer noch heute eine der besten Super Nintendo-Übersetzungen, zusammen mit Chrono Trigger von dem gleichen Übersetzer, Ted Woolsey heißt er. Das ist der Stammübersetzer damals von Nintendo gewesen und hat da aus relativ im japanischen Original relativ trockenen Texten so gut lesbare Texte gemacht, mit Gags eingebaut und also ich meine, jeder kennt noch die Sprüche von Kefka, wenn er dann so anfängt so herumzuschreien, Son of a Submariner und irgendwelche komischen abgedrehten Zitate, die er rausschmeißt. Also die Charaktere, von denen es 14 spielbare gegeben hat, zum Beispiel diesen Gogo, den du erwähnt hast, und du hast ja nach und nach, du hattest ja keinen zentralen Charakter eigentlich dort. Mhm. An sich könntest du denken, das ist Terra, mit der du das Spiel anfängst, wo auch eine super Eröffnungssequenz, wo du dann mit riesigen Stampfrobotern in ein Dorf einmarschierst und dort quasi den Bösewicht machst und alle kaputt haust, und von dort aus entwickelt sich dann eben das große Abenteuer. Du hast fantastisch charakterisierte Charaktere gehabt, du hast eine tolle Story gehabt, du hast Grafik gehabt, die wirklich fantastisch ausgesehen hat, also wirklich super bunt gewesen. Der Soundtrack, meiner Meinung nach der beste Soundtrack, den Nobuo Uematsu bis jetzt gemacht hat, und der hat eben viel vorher, viel nachher gemacht, der Final Fantasy Stammkomponist. Ich weiß immer noch den Namen der Stadt, wo die einmarschieren. Narsch. Genau. Narsch, und dann später zu den, wie ist nochmal der Berg, wo die da hingegangen sind, wo sie hier Sabin getroffen haben. Ich kann mich teilweise nicht mehr an Praktikanten erinnern. Final Fantasy, richtig aber so. Die Stadt von Final Fantasy, 15 Jahre her oder was, noch länger. Das Schlimme ist, wir haben das damals immer so gemacht, dass wir die umbenannt haben, die meisten. Weißt du, dann hieß denn die Figur, Reinhold. Die weibliche Figur hieß denn so wie die Freundin oder die anderen hießen so wie Freunde, und dann war das immer das Problem, okay, wenn einer irgendwas erklärt hat in dem Spiel, so von, ach, den triffst du da und da, wer zum Teufel ist das, weil man konnte sich gar nicht mehr an die richtigen Namen erinnern. Manche der Namen sind auch ein bisschen merkwürdig. Also wenn jemand dort Setzer heißt, gab es irgendeinen Charakter im Spiel, Ede, den du nach dir benannt hast bei Final Fantasy VI? Weil da gab es ja einige von männlichen Charakteren. Also ich habe nie meinen echten Namen benutzt. Früher hieß meine Rollenspielcharaktere immer Stan. Mhm. Weiß auch nicht warum. Ich fand einfach irgendwie den Namen immer irgendwie gut. Das war eigentlich das Einzige. Die meisten habe ich immer gelassen. Also ich hatte einen Kumpel zum Beispiel, der hat immer obszöne Namen gegeben. Fand es immer voll lustig, wenn dann irgendwie der Chocobo hieß irgendwie Kackhaufen und sein Held hieß dann Wixi Wixer oder so. Und das war dann immer, ich weiß, das hätte mich dann zu sehr aus der Story rausgerissen. Ey, Wixi Wixer, du musst uns retten. Nimm Kackhaufen und bezwinge den Drachen. Weißt du, das war... Er fand das super lustig. Ich habe das eigentlich immer nur in der Regel die Namen alle gelassen. Mm, mm. Ja, ich habe, wenn es je nachdem, ich habe die, glaube ich, meist dann irgendwie Greg oder Gregor oder sowas dann genannt. Aber ich bin da irgendwann auch wieder vom Zug dann runtergekommen. Einfach, wenn du keinen benennen musst, lass die, wie die sind. Die haben sich was beigedacht. Ja, ist auch besser dann, so. Dann ist das gut so. Final Fantasy 3 oder Final Fantasy 6 später, also, wie gesagt, wie wir es mittlerweile dann kennen durch die ganzen Remakes und Neuauflagen, so sehr es mich dann damals auch geflasht hat, diese Phase habe ich dann nochmal gehabt, wo es dann nochmal für die PlayStation 1 nochmal rausgekommen ist als Neuauflage, die leider von sehr, sehr langen Ladezeiten zwar geplagt war, aber wie er vorhin dann ausgeführt hat, das ist das erste Mal, wo ich das Spiel dann komplett erleben konnte, weil sobald du das hierzulande in Deutschland mit dem Adapter gespielt hast, hatte das Spiel einige Fehler gehabt. Darunter waren zwar Sachen, die das Spiel nicht komplett kaputt gemacht haben, aber wenn du dann auf der Oberwelt gewesen bist und dort dann mit deiner Party übernachtet hast, war der Bildschirm auf einmal schwarz. Und du musstest irgendwo anders dann hin, um im Menü wieder zu arbeiten. Oder solche kleine Fehler sind da drin gewesen. Es gab viele Bugs. Ich hatte zum Beispiel bei Final Fantasy 13 irgendwann mal, das war saukrass, mit meinem Spielstand einen Glitch. Mhm. Und das ist wohl ein ziemlich bekannter Glitch, keine Ahnung, den kann man sogar bei Game-FAQs kann man darüber was nachlesen. Damals gab es natürlich kein Game-FAQs, ich wusste überhaupt nicht, wie mir gerade geschieht. Auf jeden Fall hatten alle meine Charaktere plötzlich ultra krasse Items, also Items, die ich in dem Spiel so auch gar nicht hatte, hatten irgendwelche komischen Werte mit 255 und ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Ich habe es mir neulich sogar nochmal, neulich vor ein, zwei Jahren nochmal bei Game-FAQs durchgelesen. Mhm. Und es war total krass, weil ich war plötzlich unbesiegbar. Die hatten zum Beispiel alle Absorb auf Schaden. Das heißt, egal gegen wen du gekämpft hast, du wurdest geheilt. Du konntest nicht mehr sterben, du warst quasi unsterblich und lauter so Sachen. Und ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Irgendwie durch vielleicht auch einen Adapter oder 50, 60 Hertz Schalter oder irgendwas hat es halt ausgelöst. Ja, es war auf jeden Fall krass. Ich müsste sogar eigentlich noch auf meinem Modul sein, wenn die Batterie überhaupt wenn noch... Wenn die denn noch hält. Wenn die Batterie noch gehalten hat. Okay, ich habe es auch noch zu Hause. Also ich habe ja noch ein paar Super NES-Spiele habe ich aufgehoben. Das ist mein japanisches Super Metroid und Final Fantasy 3 sind, glaube ich, eine der... Und was habe ich noch? Ich weiß nicht, noch irgendwelche... Ja, hier sehe ich es gerade, Final Fantasy 6, das original japanische. Ja, ich habe halt die US-Version noch. Habe ich auch. Leider ein bisschen zerfleddert bei mir. Ja. Da fällt mir gerade noch ein, wo du es vorhin erwähnt hattest mit so witzigen Sachen. Also einer meiner absoluten Highlights irgendwie bei Final Fantasy 3 bzw. 6 war immer, scheiße, eben ein bisschen den Namen noch eingefallen, Ultros. Ultros, großartig. Ultros, der immer wieder ankam. Das war, glaube ich, die erste Szene auch in der Oper, wo er ankam. Wo er genau, Ultros, der... Und Mr. Chupon. Nee, das war der zweite Auftritt. Der Ultros ist der violette Oktopus. Der ist zuerst, glaube ich, aufgetaucht, als du mit den Returners auf dem Floß unterwegs bist. Stimmt, wo man gesplittet ist dann mit dem mit der Party. Und das ist so ein recurring villain, würde man das, glaube ich, heutzutage nennen. So wiederkehrender Bösewicht. Zwischendurch drin, der auch wirklich dann auch sehr, sehr lustig geschrieben war und an den unpassendsten Momenten aufgetaucht ist und dort auf einmal, du bist in der dramatischen Opernszene und da kommt ein lila Oktopus und will dann die Hauptaktrice dann entfrühen. Ja, der auf der Balustrade vor allem rumbalanciert und so seinen Anschlag plant, so wie im schlechten Film. Und dann später, dann ist er dann, ich weiß gar nicht, das glaube ich der letzte Auftritt von ihm gewesen und da hat er dann seinen Freund Mr. Chupon noch mitgebracht. Ja, Chupon im Kolosseum. Ja? Und Chupon pustet dich weg, wenn du das Falsche dann einsetzt im Kolosseum. Den kannst du aber auch besiegen, Chupon. Damals. Wer sich sowas ausdenkt, aber das war echt ein Hit. Worauf ich von den Auswahl bei der PlayStation-Fassung das erste Mal sehen konnte, der Glitch, der auch zusätzlich vorhanden war, war, dass du den Abspann nie komplett sehen konntest. Der hat immer abgebrochen, wenn du bei einem bestimmten Charakter, also man muss sich vorstellen, der Abspann von Final Fantasy 6 oder Final Fantasy 3 ist dann so gewesen, dass du nach und nach mit jedem der spielbaren Charaktere, die du hast, die haben so einen kleinen Mini-Auftritt und dann geht das nochmal für so 20, 25 Minuten weiter. Ne, so ein richtig großes, episches Ende, wo dann die Geschichte aufgelöst wird und das schön gemacht wird. Wenn du das mit einem Adapter hierzulande gespielt hast, die US-Version, dann ist noch so zwei, drei Charakteren mit so kleinen Miniszenen, ist der Bildschirm schwarz gewesen und es ist nicht weitergegangen. Und ich glaube, ich habe das Spiel wirklich mindestens von dem Endsave aus 12, 13, 14, 15 Mal gemacht, einfach mit unterschiedlichen Adaptern probiert, mir unterschiedliche Adapter gekauft, geguckt. Ich habe das Spiel nochmal von vorne angefangen, weil einmal ist er dann abgebrochen bei einem der optionalen Charaktere, dem Yeti. Der Sasquatch. Ja. Also neben Gogo, der andere optionale Charakter, ein Yeti, den du dann mit in die Party aufnehmen kannst, ist bei dem abgebrochen. Habe ich gesagt, oh, es liegt vielleicht an dem Teil vom Yeti. Also lasse ich den Yeti weg beim nächsten Playthrough. Und dann da gemacht und dann alle Adapter nochmal durchprobiert. Mhm. Nein. Ne? Und ich habe das erste Mal dann den Abspann gesehen mit der PlayStation 1-Fassung damals im Jahr 2000, 2001 müsste das gewesen sein. Was da nochmal dazugekommen ist, ich habe zu der Ära auch dann, als ich dann gesagt habe, ich spiele es nochmal durch auf der PlayStation 1, auch parallel die Gelegenheit genutzt, weil ich damals recht viele Anfragen dazu bekommen habe. Ich habe ja eine Webseite über Rollenspiele, Greg's RPG Heaven, werde ich auch nochmal dann Werbung, ja. Und twittern. Twittern und verlinken und so weiter, aber die habe ich hobbymäßig seit einigen Jahren bereits betrieben und mittlerweile ist die auch im 12. und 13. Jahr bald. Und ich habe da ich habe mir zwar Zeit gelassen, aber ich habe ein Jahr lang dann quasi das Spiel durchgespielt, parallel eine Lösung geschrieben dazu und mir endlich dann auch mal alles angucken können, was in der Super Nintendo-Fassung nicht funktioniert hat. Die Lösung findet man heute noch auch bei mir auf der Seite und bei Game FAQs. Ist ja auch nochmal dort vorhanden. Wenn ihr dort also die deutsche Final Fantasy VI Lösung von Chaz Ashley dann seht, das ist auf meinem Mist gewachsen. Was mir nochmal irgendwie kurz als Frage einfällt, habt ihr damals auf Shadow gewartet eigentlich auf dem Floating Continent? Nein. Ich auch nicht. Ich dachte dann so, hey, jetzt bei 4 oder 5 oder weiß gar nicht mehr wann. So, irgendwann ist jetzt aber auch mal gut so. Der wird dann wahrscheinlich sterben müssen. Und ich glaube, der ist dann im Abspann nochmal drin zu sehen oder so. Ja, es gibt ja Träume mit Shadow, die du dann finden, wenn du Shadow dann behalten hast. Es gibt, um das kurz auszuführen für Leute, die es nicht kennen, es ist in der Mitte des Spiels, da ist man auf einem fliegenden Kontinent und muss dann flüchten. Und da ist ein Charakter, der nicht mitkommt, Shadow der Ninja, und der sagt dann, lass mich zurück, flieht oder irgendwie und so weiter, und dann, okay, wir springen los. Aber es gibt einen Counter, der dort mitläuft. Wenn du wartest, bis dieser Counter unter 5 Sekunden ist, dann kommt Shadow automatisch und wird gerettet. Falls du vorher losfliegst, ist er tot. Na, aber dann fehlt er auch einem im Rest des Spiels. Und ich glaube, ich kenne keinen, der auf den gewartet hat. Das Problem an der Situation ist, dass bis dahin halt Arsch viel zu kämpfen gab und schwer war. Und du einfach auch Schiss hattest, dass wenn der Counter jetzt abläuft, dass du den ganzen Shit nochmal machen musst. Mhm. Genau. Und es war stimmt, so die kritisch, Gegner waren echt nervig. Ja, das war richtig hart. Das war quasi, danach kommt ja die World of Rune. Genau. Das heißt, es war so ein bisschen das Ende des ersten Kapitels. Ja, es war ja, du hattest einen richtig fetten Endboss-Fight eigentlich gehabt mit so abspannmäßigen Szenen vorne dran, wo du denkst, oh fuck, ja, jetzt geht's richtig ab, und dann, ey, ich muss flüchten, und dann siehst du den Abspann eigentlich. Ja. Eigentlich, ja. Und er sagt ja auch, haut ab. Also, ja, genau. Da geht man doch. Er sagt ja nicht, ich versuche mich zu beeilen, ich komme gleich wieder. Also, er sagt, haut ab, also machst du es. Eben, das passt alles sehr, sehr Never gut. Argue with a Ninja. Ja, aber Final Fantasy VI, eines der größten Rollenspiele der 16-Bit-Ära und eines der größten Rollenspiele überhaupt, ist natürlich Final Fantasy-mäßig das letzte gewesen, was auf dem Super Nintendo rausgekommen ist. Wir hatten zwar hierzulande, es gab zwar einen weiteren Teil, Final Fantasy V, der hierzulande nie auf dem Super Nintendo erschienen ist oder in den USA. Das war eins der ersten fernübersetzten Spiele. Da werden wir später darauf nochmal ganz kurz zu sprechen bekommen, auf Fernübersetzungen, was auch uns endlich mal Spiele näher gebracht hat, die nicht japanisch können, wo sich Leute mal hingesetzt haben und privat Spiele übersetzt haben, was ich auch sehr, sehr nett fand, dass er endlich mal spielen kann. Das Final Fantasy VI war quasi dann der Abgesang von Final Fantasy auf dem Super Nintendo. Es gab zwar noch eine Handvoll andere Rollenspiele. Die Serie ist dann aber erst wieder in der PlayStation-Ära losgegangen. Das ist dann Inhalt für einen anderen Podcast. Ich würde jetzt gerne auf was anderes zu sprechen kommen, wo du vorhin erzählt hast, Ede, von dieser Vorfreude. Ja? Du sitzt in der Schule, du kannst keinen klaren Gedanken fassen, ey, du hast das Spiel gekauft, du musst gleich nach Hause hingehen und es weiterspielen, und du liest dir den Spieleberater durch, und dort liest du auswendig, wie die Waffenabhängigkeiten und so weiter sind. Bei dir war es Final Fantasy VI, bei mir war es, du hast gerade das Handbuch des Nachfolgers in der Hand, Secret of Mana. Secret of Mana, eins der Highlights meiner frühen Gamer-Karriere. Absolut. Ja. Hm? Damals auch gespielt bis zum Abwinken. Und ich habe mich am Anfang auch dazu gezwungen, wirklich mit allen Figuren alle Waffen zu lernen. Was für ein Ultra-Aufwand das war. Ja, das ist sowas Bescheuertes, aber dann, also ganz am Ende hatte ich dann auch keine Lust mehr. Aber das fand ich sogar am Anfang ein bisschen ansprechender, also weil es noch eine zusätzliche Komponente hatte und eigentlich mehr so ein Action-Adventure auch ja schon war. Ja, also man würde es heutzutage als Action-Adventure eigentlich klassifizieren, aber es hat wesentlich mehr Rollenspielelemente mit dem Aufleveln. Wirklich, wirklich, ja, eines der klassischen Action-RPGs. Und eins, wo ich dann immer darauf gehofft habe, dass ich irgendjemand mal kennenlerne, der einen Multitap hat, mit dem man dann mal 3 Controller an Super Nintendo anschließen kann. Ja. Ich konnte das maximal zu zweit spielen, leider. Alleine war es cool, aber das war das richtige, quintessentielle Multiplayer-Rollenspiel gewesen. Es ist so krass, das war so eine andere Zeit, wenn ich überlege, so dass wir damals irgendwie so die gleichen Interessen hatten, aber du ohne Internet oder so, du weißt, du hast ja von anderen Städten, du hattest so deine Klassenkameraden und vielleicht noch drumherum in der Nachbarschaft, und das war der Horizont, den du hattest. Heutzutage, wenn du jemanden suchst, der die gleichen Interessen hat, gehst ins Internet und findest raus, ey, der wohnt ja neben mir, der hat eine noch größere Videospielsammlung. Es ist nur einfach mal so eine Feststellung, wie sich das geändert hat heutzutage, ne? Aber ja, Secret of Mana war auch, glaube ich, so das mit das schönste Spiel fürs Super NES, so das schönste Rollenspiel. Also wenn ich mich erinnere, die Grafik, die mich damals irgendwie ja angestrahlt hat, das hat mich schon umgehauen. Und es war einfach erfrischend anders irgendwie. Secret of Mana habe ich noch so in Erinnerung als ein sehr schnelles, spaßiges Spielprinzip. Also es ging direkt zur Sache und du hast irgendwie sehr schnell motivierende Elemente, also fast schon so Diablo-mäßige Ansätze, also jetzt nicht ganz, aber ja, das hat einfach unheimlich das hat ein gutes Pacing, eine gute Geschwindigkeit, das Spiel, und ja, ist auch, glaube ich, bis heute auch eines meiner Lieblings-Super NES-Spiele, kann ich nur so sagen. Ja, ey, das kann man absolut nachvollziehen. Und ich habe leider hier den zweiten, ich habe mir den dann irgendwann mal für einen Emulator, gibt es eine US-Version. Fanübersetzung. Fanübersetzung. Und dann habe ich es mir irgendwann mal runtergeladen, aber halt auch irgendwie dann mal so 10 Minuten angespielt. Und aber nie richtig. Was könnt ihr denn darüber erzählen? Ist es richtig gut oder was? Ich hab's auch nie richtig gespielt. Mich hat's abgeturnt nach der ersten Stunde, wo ich mal ein bisschen herumprobiert habe. Aber hast du es mal ein bisschen länger gespielt, Marc? Ja, ein bisschen. Aber jetzt würde ich auch nicht sagen, das Problem ist einfach auch, wenn man so viele Sachen nochmal gerne wirklich durchspielen möchte oder jetzt das wirklich machen kann. Es ist einfach problematisch aus Zeitgründen, schafft man es einfach nicht, weil die Rollenspiele waren damals wirklich noch lang. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ihr für Final Fantasy VI gebraucht habt. Also 40, 50 Stunden. Eben, 50. Das sind so die Rollenspiele, wo man sich wirklich noch reinkniet, und auch wenn man damals die Zeit dafür hatte, und jetzt haben wir sie leider weniger. Ja, und natürlich, wir sind auch gamermäßig andere Leute, wo die Geduld einfach nicht mehr wirklich vorhanden ist. Ja, das kommt noch dazu. Aber Secret of Mana, weiß ich noch, ein Magic Moment in Secret of Mana war, da gibt es diese Kanonen, die einen so wegschießen. Die Kanoni-Brüder. Ja, genau. Und das weiß ich noch, als ich das erste Mal gesehen habe, der geht da so rein und dann schießt ihn die Kanone weg, dann kommt dieser Mode-7-Effekt. Super geil. Ey, da war ich richtig geflasht, als ich das erste Mal gesehen habe. Das fand ich super. Ja, ey, es ist einer von vielen Magic Moments eben. Ja. Ich kann mich an kleine Versatzstücke erinnern, weil das letzte Mal, ich glaube, ich habe es vor so 10 oder 12 Jahren das letzte Mal durchgespielt. Einfach die ganzen Sachen, wo sich jeder dran erinnert. Der Anfang ist auch schon wieder geil, wo du das Schwert rausziehst aus der Statue und dann gegen den Echsen oder hier diese Heuschrecke oder sowas im Dorf dann kämpfst. Oder später dann dort hinaus, wo du den Weihnachtsmann rettest. Ja. Und solches Dumme. Also da war viel abstruses Zeug, aber auch viel ich denke, wenn ich an Secret of Mana denke, auch wirklich an so frisches, spaßiges Gameplay. Ne? Es gibt keine so Pausen, keine Längen. Du hast vor allem sehr, sehr viel Abwechslung. Das fand ich daran sehr schön, dass du eben über die ganze Welt irgendwann fliegen konntest mit Flammy, dem Drachen, den du mit dieser komischen Trommel dann gerufen hast, wenn du den dann erstmal gekriegt hast. Und da bist du dann auch überall gewesen. Du warst in der Eislandschaft, später bist du dann in die Lüfte geflogen. Irgendwo, da gab es auch mal einen Abschnitt, wo du in der U-Bahn gekämpft hast, fällt mir da gerade ein, kurzzeitig für irgendwas. Also da war sehr, sehr extrem viel Abwechslung vorhanden, wo du dann gemerkt hast, wir sind hier gerade Endzeit oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Ich weiß nur, dass das Problem, was ich ein bisschen mit Secret of Mana hatte, ist, glaube ich, dass mehr oder weniger zur gleichen Zeit, kann das sein, Zelda 3 rauskam? Ich glaube, es war ein Tacken danach, ehrlich gesagt. Zelda war früher, ja. Also Zelda war vor Secret of Mana. Ja. Das meine ich nämlich, dass ich so ein bisschen natürlich auch so diese Rätseldichte, ich hatte so, oder das war einfach eine falsche Erwartungshaltung. Ich hatte so ein klassisches Action-Adventure à la Zelda erwartet, aber war dann natürlich enttäuscht, dass es keine Dungeons mit großen Rätseleinlagen oder so gab, glaube ich. Das so, habe ich noch so im Kopf. So einfach genau, auch mehr Rollenspiel orientiert. Es ist auch sehr legitim. Du hattest eben keine Vergleichswerte und oberflächlich sieht es nun mal sehr, sehr aus wie Zelda. Genau. Ja. Und dass du dann eben ein Spiel hast, was primär jetzt nicht auf Rätsel dann abzielt, sondern wirklich auf Kampf und deine Charaktere ausbilden und deine ganzen Waffen ausprobieren und Taktik. Ja, und speziell auch noch, also ein Aspekt, weswegen ich Secret of Mana heutzutage nicht mehr so gern dann anfassen wollen würde, ist, dass die KI einfach komplett strunzdumm ist. Ja. Du warst da ja immer mit 3 Charakteren gleichzeitig unterwegs und wie oft die bei irgendeinem Pixel festgehangen sind und ich wieder dann drum herumlaufen musste, damit sie sich wieder befreien. Wenn du das zu dritt gespielt hast, zu zweit oder zu dritt, hast du die Probleme in wesentlich reduzierter Form oder gar nicht mehr vorhanden. Aber alleine sind deine KI-Kollegen einfach dumm gewesen, haben gleich die Zauber rausgeschmissen beim Endgegner und haben sich einfach dumm verhalten, mussten dann wiederbelebt werden und so weiter. Das ist sowas, was mich ein bisschen abturnt heutzutage. Aber für damals hast du das eben, du hast es mitgenommen, du hast um die Fehler, die das Spiel hatte, drumherum gearbeitet. War Teil des Schwierigkeitsgrads. Ja, genau, genau. So ist das Spiel eben normal. Genau. Dieser kacke Tiger so im zweiten oder dritten Dungeon, der Tiger, der dich, hat dich dann 5-mal zerfleischt. Nee, ich probier's nochmal. Ja, das ist absoluter Quark. Dann, also es hat echt damals gut funktioniert. Ist auch richtig schade eben, dass nach Secret of Mana wirklich es kein Spiel aus der Serie gegeben hat, das wirklich mehr so gut gewesen ist. Ne, Secret of Mana 2 oder Seiken Densetsu 3, wie es dann eben Japan bekannt ist oder wie wir es hier dann gerade gesehen haben, ist eben eins, was vielen von uns unbekannt ist, deshalb kann ich für deren Qualität nicht sprechen, aber leider alle anderen Secret of Mana oder Seiken Densetsu Spiele, die rausgekommen sind, leider nicht so berauschend. Für die PlayStation gab es Legend of Mana, was auch total ernüchternd war für mich damals. Es ist ein komplett anderes Konzept, was nicht mehr mit Action-Adventure was zu tun hat. Du hast Seiken Densetsu 4, also wie heißt es hier? Dawn of Mana, glaube ich. Dawn of Mana, ja. Was auch ein sehr, sehr mittelmäßiges PlayStation 2 Action-Adventure ist. Also die Serie hat leider sehr, sehr abgebaut. Ne? Das ist die Frage, woran das liegt. Also ich glaube, damals, wie Eddie das vorhin auch schon gesagt hat, man hat halt wirklich alles gezockt, was nicht und nagelfest war. Und ob man damals einfach wirklich so heiß war auf Rollenspiele, dass man einfach jeden Kram gefressen hat und jetzt dann irgendwann selektiver geworden ist, dass es mehr Auswahl gab? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Appeal ist immer noch da. Irgendwie diese Formel haben sie leider nicht mehr getroffen. Hm. Ne, dass du da wirklich gute Grafik, vor allem die Musik. Mann, die Musik ist fantastisch. Ja, das stimmt natürlich. Von Secret of Mana. Die anderen, die Soundtracks, die danach gekommen sind, zwar auch ganz cool, aber irgendwie diese Mischung hat nicht mehr gestimmt bei den anderen Sachen. Du hattest irgendwas, das Gameplay hat nicht mehr gut funktioniert. Du hattest nicht mehr vernünftige Dungeons, die dann sind. Irgendwie die Progression war nicht mal vernünftig vorhanden. Und ich hatte mit den anderen einfach wirklich keinen Spaß mehr, so viel wie mit Secret of Mana. Vielleicht hat das auch was mit der Vorstellungskraft zu tun. Ich meine, wenn man sich jetzt mal Spieler anguckt, die müssen natürlich detailreicher sein und das endet dann damit, dass dann irgendwie alles nach ja, richtig Anime-Grafik aussieht. Damals waren das so kleine Klötzchen und die waren irgendwie so charmant und die sind heute auch noch charmant. Ja, das ist schwierig, sich das dann, also einen Grund dafür zu finden. Also ich kann auch nur sagen, ich kann heute immer noch Spaß haben mit 16-Bit-Grafik. Also ich auch. Ja, total. Absolut, das ist absolut. Aber, ich glaube, das hängt auch viel damit ab, mit was man groß wird. Also die Kids heutzutage, die wachsen halt einfach auf mit so Cutscenes à la Final Fantasy 13. Ja. Das ist natürlich schwer dann für den so ein 16-Bit, also abwärtskompatibel ist, glaube ich, immer schwieriger als aufwärtskompatibel. Wir können uns sowohl an den klassischen 6-Bit-Pixeln erfreuen, als auch an der geilen Cutscene in geiler Render-Optik. Aber umgekehrt funktioniert es, glaube ich, nicht, wenn du erstmal irgendwie so ein bombastisches Render-Intro und ständig in Michael Bay-Filme gehst und so. Irgendwann, ich habe auch Angst, dass wenn ich meinen Kindern irgendwann mal Star Wars zeige, dass die dann sagen, was hat denn der für eine Frisur? Boah, ein Laserschwert, ist ja krass, ey. Ja. Der Teil mit Jar Jar Binks ist viel besser als das hier. Ja, genau. Also das ist halt los nicht. Deshalb kann man ja auch nie so eine allgemeingültige Aussage für sowas treffen, sondern man kann sie nur für sich treffen und halt erklären, warum das so damals war. Ich glaube, eine gute Story setzt sich aber immer durch, oder? Ja, aber die Story muss ja auch, ist ja auch eine Frage, wie sie konsumiert wird. Wenn du eine Story einfach nur als Geschichte hast, okay, wenn es alles Bücher wären, dann wäre Final Fantasy 3 heute immer noch hammergut. Aber ich weiß nicht, ob jemand diese Story auf 55 Stunden verteilt mit 300 random Encountern oder so. Weißt du, das ist halt die Frage. Dann wäre es jetzt ein Hörbuch wahrscheinlich. Ja, ein Hörbuch vielleicht. Und dann hörst du die Musik einfach nur für eineinhalb Minuten. Wäre eigentlich mal geil. Final Fantasy Hörbuch würde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Pass auf, nein! Oh Gott, ey, dann weißt du, was Gregor demnächst macht. Der skriptet das einfach. Ja, aber es darf nicht so cheesy sein. Vielleicht war das damals so und ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber Kefka war ein richtig fieser Typ, Mann. Ja, Kefka war ein Arschloch. Der war der Shit. Der war super, ey. Der war überhaupt, Final Fantasy hat eine Reihe von richtig guten Bösewichtern, meiner Meinung nach. Ja, natürlich. Meinst Gestahl? Der das Wasser vergiftet hat, oder was? Kefka? Gestahl war ja eigentlich ein halbwegs guter, der natürlich dort... Der wurde ja von Kefka betrogen. Aber genau. Der hat so ein Motorrad-Shit. Leo hat er vergiftet und getötet dann. Ja. No? Der Bruder von Edward. Ja, ne? No? Nee, der... Doch, oder? Von Edward? Nein, der Bruder von Edward ist Sabin. Sabin ist das. Stimmt. Und Leo, General Leo, der Vorgesetzte von Salas gewesen ist. Den er dann in dem Dorf in Moblitz, glaube ich, dann abgestochen hat. Okay, jetzt wird's aber echt nerdig. Ich habe die fucking Komplettlösung geschrieben. Ich habe das alles noch im Kopf reingeschraubt. Das kriegt man auch nicht mal raus. Ja, da müssen wir jetzt nach Secret of Mana und Final Fantasy... Müssen wir zwangsläufig zu der Mischung aus beiden kommen? Wir müssen zu den beiden kommen. Oder du hattest das gerade auch in der Hand gehabt. Ich habe auch ein Ausgegraben zu dem Spiel in der Sendung drin gehabt, wohl mein liebstes, wirklich allerliebstes Spiel aus der 16-Bit-Ära, Chrono Trigger. Muss ich gleich zu meiner Schande gestehen, bevor ich jetzt gleich ordentlich Prügel kriege. Ich habe es nie durchgespielt. Wieso hast du Chrono Trigger nie durchgespielt? Ich kann dir es nicht mehr erklären, warum ich das nicht mochte damals. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe es damals gehabt, dann habe ich es mir irgendwann nochmal wieder... Ich weiß, woran es liegt. Also ich fand Chrono Trigger auch super geil, muss ich sagen. Aber ich hatte Anlaufschwierigkeiten damit, weil das Spiel anfangs einen sehr linearen Eindruck macht. Es gibt zwar diese verschiedenen Zeitebenen, aber du läufst halt auf diesen mehr oder weniger Super Mario World mäßigen Schienen, sage ich mal, durch die Oberwelt. Und ich war damals so, ich habe Oberwelten geliebt. Ich wollte bei jedem Rollenspiel immer das Gefühl haben, dass es halt eine Riesenwelt zu erforschen gibt. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo aus einer Stadt rauskam und plötzlich war da die große Welt und ich wusste, das werde ich alles noch irgendwann bereisen, dann war das ein geiles Gefühl. So diese Abenteuerlust hat mich dann gepackt. Und bei Chrono Trigger hast du halt eine sehr überschaubare Welt. Im Prinzip ist die ja nicht besonders, also jetzt einfach von der vom optischen her ist die ja nicht besonders groß. Ja, die ist 2-3 Bildschirme. Die Größe geht einigermaßen. Es gibt auch Stellen, wo du nicht hinkommen kannst, aber sie ist natürlich keine Oberwelt im klassischen Sinne. Nee, aber du kannst sie relativ überblicken, ja. Also wie eine Stage in Super Mario Bros., sag ich mal. Und muss dann halt auf die Punkte gehen und da passieren dann halt immer noch Sachen und so. Mhm. Und es gibt halt diese Zeitebenen. Also bei Chrono Trigger war es ja, es war das erste Spiel, was wirklich verschiedene Zeitebenen in japanischen Rollenspielen so eingeführt hat, die du bereist hast. Also wirklich von denen wir kennen. Da gab es schon einige in Japan noch, aber. Ja, okay, aber damals, du konntest halt bis in die Steinzeit zurückreisen und in die Zukunft. Und das Geile, oder die Idee ist einfach super, dass auch logisch, dass du Sachen halt in der Vergangenheit veränderst und dadurch verändern sie sich dann auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Und deshalb musst du halt ständig hin und her reisen und deshalb gibt es so viel zu entdecken. Das heißt, auf den ersten Blick ist es eigentlich überschaubar, aber durch diese multiplen Zeitebenen verändert sich halt ständig dauernd was. Also du an Stellen, wo du erst nicht weiterkommst, machst du dann in der Vergangenheit irgendeinen Käse und dann geht es in der Zukunft weiter und dadurch kannst du in der nächsten Zukunft wieder was machen und so fügt ein Zahnrad ins andere und das ist halt schon geil. Ich erinnere mich, bei Chrono Trigger, das Geilste war die Jagd auf das beste Schwert. Ich glaube, das Rainbow Sword war das, glaube ich. Wo du dann, wo du in der Vergangenheit mit dem Sunstone und dem Moonstone. Und das war richtig, also das war wie eine Schnitzeljagd, dieses Schwert zu finden durch verschiedene Zeitebenen. Es war nicht so, mega komplex. Du musst irgendwie, ich erinnere mich nicht mehr so genau, du hast aber Hinweise gekriegt. Und wenn du denen dann nachgegangen bist, hast du in den verschiedenen Zeitepochen hast du was gefunden und irgendwie, und am Ende als Belohnung hast du halt das geilste Schwert, das weiß ich noch. Hat mir super, zum Beispiel einer der Faktoren, der drin gewesen ist. Diese Zeitreisegeschichten, die du erwähnt hast, sind ein ganz großer Faktor eben, warum das Spiel so speziell ist. Viel, was wir über Final Fantasy VI gesagt haben, von wegen ey, Grafik, Musik, Magic Moments, Inhalte, Story, Charaktere, finde ich, sind bei Chrono Trigger nochmal potenziert dort aus, weil einfach das Grundgerüst durch die Zeitreise bietet einfach einen wirklich großen Spielplatz, was storymäßig und gameplaymäßig gemacht werden kann. Alleine die Story, finde ich, ist immer noch eine der spannendsten und am besten erzählten, was die 16-Bit-Ära dort angeht, die eigentlich relativ simpel anfängt von einem missglückten Experiment, und daraus entsteht auf einmal so eine fast schon Schnitzeljagd eben, die natürlich nicht gewisse Dramatik entbehrt. Du hast viel dort mit weltenfressenden Monstern und Tod und Verderb und ausgestorbener Menschheit und so weiter. Aber wurde dort nicht nur spannend erzählt, sondern auch mit einer gewissen Leichtigkeit, was ich da sehr gut an Chrono Trigger fand. Es fand immer wirklich dann das Maß an Humor, gemixt mit wirklich Dramatik, die dann passiert ist, dass du dich auch wirklich in die Charaktere reinversetzen kannst und die Geschichte immer so spannend weitergestrickt hat, dass du bis zum Ende dann auch wirklich total platt vorm Fernseher sitzt, weil einfach so viel geiles Zeug dann dort passiert ist. Und du konntest dem, also ich konnte dem Ganzen zumindest immer folgen, was immer auch ja schwierig ist bei solchen Zeitreisegeschichten. Ich habe ja schon in einem anderen Cast dann gesagt, Zurück in die Zukunft ist mein Lieblingsfilm. Ja, und für mich ist Chrono Trigger das Äquivalent von Zurück in die Zukunft in Videospielform, mit allem, was dazugehört. Ja, stimmt. Das Geile bei Chrono Trigger ist, eines der sehr innovativsten Dinge, die ich so in der Zeit eigentlich erlebt habe, ist, dass du eigentlich fast zu jedem Zeitpunkt gegen den allerletzten Endgegner antreten kannst. Du kannst immer hingehen, so war das. Ja, du kannst zu jeder, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich weiß nur noch vage, wie er aussieht, irgendein Riesenfieses. Lavos. Lavos, genau. Und du konntest halt zu jedem Zeitpunkt eigentlich hingehen und versuchen, den Platz zu machen, und ja, aber wie war das nochmal genau? Nee, du konntest also ab einem gewissen Punkt, du findest innerhalb relativ früh in der Story raus, dass Lavos ist der große Bösewicht. Der wird im Jahr 1999, innerhalb in der Welt fängt man im Jahr 1000 sozusagen, also im Jahr 1000, und 1000 Jahre in der Zukunft wird ein großes Monster namens Lavos die Erde zerstören und alles unterbringen. Und man kann sich dadurch, dass man bis dahin, da hat man Zugriff auf seine ganzen Zeitreisetools, die dort sind, sich entscheiden, hey, wenn ihr denkt, ihr seid stark genug, ja, ihr könnt zu dem Tag des Weltuntergangs dann hinreisen und dort Lavos bekämpfen. Ja, das heißt, man könnte theoretisch mit einer Gruppe, die chronisch unterlevelt ist, dorthin gehen und auf den Sack bekommen. Oder man ist taktisch so gut drauf, dass man mit dieser Truppe hingeht und den Gegner sogar besiegt. Ist dann das Spiel zu Ende? Ja, du hast einen von 10 möglichen Abspenden dann dort. Es ist dann so gelegt natürlich, je nachdem wann du Lavos besiegst, sind verschiedene Sachen passiert bis dahin. Du hast mal den einen Charakter in der Vergangenheit nicht getroffen und dann den anderen in der Zukunft nicht gerettet, irgendwie und so weiter, und da passiert unterschiedliche Sachen, die natürlich dann auch diese lustigen Folgen haben, was Zeitreise auch manchmal dann dementsprechend haben kann. Es gibt da eine Stelle in der Vergangenheit, da musst du eine entführte Prinzessin in der Vergangenheit retten, und wenn du das nicht machst, dann ist sie verschollen sozusagen. Und wenn du das Spiel durchspielst, bevor du diese Prinzessin gerettet hast, dann wird sie nicht von dir gerettet, sondern von einem Frosch. Ja? Und das bedeutet, alle Nachfahren dieser Prinzessin sind dann Frösche in der Gegenwart. Ja, und das heißt, du hast dadurch, dass du das Spiel dort beendet hast, eine Armee von Prinzessinnenfröschen geschaffen. Das ist eine der möglichen Abspenden. Also so viele Gags und Ideen und Konzepte, die mit verbaut wurden, die aber auch wirklich gut funktionieren und gut greifen. Das Ding, Chrono Trigger hat Milliarden von Magic Moments. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist die Gerichtsverhandlung. Relativ am Anfang, wo du dann auch Hat für mich ein bisschen was so von Sixth Sense, vom Film dann her zu tun, weil dort hast du ja auch quasi einen Film, der in den letzten Minuten nochmal so dann zeigt, ey, merkt ihr, was dort passiert ist an der und der und der und der Stelle im Film. Im Spiel gibt es eine Gerichtsverhandlung, die dann sozusagen dein Verhalten in den ersten 20 Spielminuten dann beurteilt, wo du gar nicht daran denkst. Ne? Du bist da auf dem Jahrmarkt unterwegs und oh, ich habe leider das Sandwich von einem gegessen. Oh, ich habe mich leider vorgedrängelt irgendwo dort in der Schlange. Das sind Sachen, die machst du unterbewusst. Und auf einmal hast du diese Gerichtsverhandlung und da kommt der Zeuge. Ich habe ihn ganz genau gesehen, er hat mein Sandwich gegessen. Ich bin in den Knast geworfen. Das sind alles so kleine, coole, geile Details, geile Sachen, die an Chrono Trigger einfach stimmen. Chrono Trigger war doch irgendwie so eine Co-Produktion von irgendwelchen Square Enix-Leuten. Chrono Trigger ist das Dream Team-Rollenspiel gewesen. Weil genau. Chrono Trigger, da einerseits saßen die Final Fantasy-Leute dran, also Hironobu Sakaguchi und sein Team Nobuo Matsu, und du hattest Dragon Quest damit dabei, die Leute von Enix, damals eigentlich verfeindet und rivalisiert, ne, weil Enix hat Dragon Quest gemacht, der Yuji Horii, der Macher und Chefentwickler von Dragon Quest, hatte eigentlich immer, die haben immer die obere Hand gehabt in Japan, da waren die Spiele erfolgreicher als Final Fantasy, haben sich dann entschlossen, wir machen eine Koop ein Spiel. Und Chrono Trigger ist sehr, sehr informiert davon, wie damals die Dragon Quest Spiele gewesen sind, da gibt es auch nämlich viel mit Zeitreise. Wer mal Dragon Quest 7 auf der PlayStation 1 gesehen hat, die führen eigentlich die Konzepte fort, was Chrono Trigger angefangen hat, aber auf einem komplett anderen Niveau. Ne, und was dann Dragon Quest von Story und Gameplay und so weiter mit reingebracht hat, was Squaresoft dann nochmal mit dazu getan hat, mit Präsentation, mit Musik, mit Politur, mit Kampfsystem, hat eigentlich wirklich, wenn man sonst sagen würde, viele Köche verderben den Brei, das ist dort darauf nicht zugetroffen, weil du hattest die besten Leute in der Branche, plus ein paar ganz, ganz junge Leute wie Yasunori Mitsuda, der den Soundtrack gemacht hat, damals sein erster Soundtrack gewesen, bekannt aus Soundtracks hier Xenogears oder Chrono Cross und so weiter und so fort, einer der besten japanischen Musiker, die haben dort damals ein Spiel geschaffen, einfach was in die Haarspitzen perfekt ist. Perfekte Länge, perfekte Durchspielbarkeit. Ich würde kein anderes Spiel dann wirklich bezeichnen, das wirklich jeden Part korrekt hinbekommt. Ich kann auch wirklich nichts Schlechtes zu dem Spiel sagen. Es geht nicht. Es ist Chrono Trigger, verdammt nochmal. Muss ich das wohl doch nachholen. Ja, deswegen habe ich mir das jetzt nämlich schon wieder gekauft, damit ich das jetzt anfangen kann. Ja, natürlich hast du dir das schon wieder gekauft. Und ich weiß nicht, ob es dann, also wenn ein Spiel am besten gealtert ist, dann müsste es wohl Chrono Trigger sein, weil es macht dir leicht, das Spiel das zu mögen. Ja? Gibt es ja auch mittlerweile für den DS, glaube ich. Genau, für den Nintendo DS mit zusätzlichen Dungeons, glaube ich, nochmal, die aber jetzt nicht, glaube ich, so richtig der Rede wert sind. Aber endlich kann man es dann auch auf einem System spielen und nicht musst du die Super Nintendo-Fassung haben, die ich mit etwas Glück damals übrigens für 60 Mark bekommen habe. Sehr, sehr gut. Sehr günstig allerdings, ja. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ist eigentlich überhaupt PAL raus? Nee. Nein. Es gibt keine PAL-Version, alles einer dieser typischen Importe. Also die DS-Version ist die einzige deutsche Version. Die DS-Version ist die einzige, sie ist noch nicht mal deutsch, sie ist die einzige, die hier europäisch wirklich in europaweit erhältlich ist, und das einzige kannte man nur sonst von den USA und als Japan-Import, wie wir gerade schön die schöne Packung hier vom Mark haben. Aber es ist ein geiles Spiel. Ja, ich muss es nochmal machen, ich brauche unbedingt Urlaub. Und mein Finger muss wieder funktionieren. Gut, aber ich glaube, genug Chrono Trigger ins Horn geblase. Wir haben natürlich noch einige andere Sachen hier. Die Bibliothek an Super Nintendo Rollenspielen ist an sich zwar umfangreich, aber an sich auch überschaubar. Viele Sachen, die wir hier gespielt haben, wir hatten gerade eben, die meisten Sachen, die wir erwähnt haben, waren von Squaresoft, mittlerweile bekannt als Square Enix, der große japanische Rollenspielhersteller. Es gab natürlich auch von vielen anderen Herstellern Rollenspiele, die sich aber nur mal kurzzeitig am Genre versucht haben und dort sagen wir jetzt keine so große sich eine große Reputation aufgebaut haben als Rollenspielfirma, aber trotzdem noch eine bekannte Serie aufgebaut haben. Hat jemand von euch damals mal sich mit Breath of Fire beschäftigt auf dem Super Nintendo? Also ich glaube, ich habe nur die ersten beiden gespielt. Das sind auch die einzigen, die auf dem Super Nintendo erhältlich sind. Ja. Also Breath of Fire bin ich ein sehr, sehr, sehr großer Fan von den PlayStation-Ablegern 3 und 4. Mhm. Also einige meiner absoluten Lieblingsspiele. Und den 5er fand ich dann nicht mehr so berauschend auf der PS2, das ist geschmäckerisch. Breath of Fire 1 und 2 waren auch zwei Rollenspiele von Capcom ausgerechnet. Capcom, der Erfinder von Street Fighter, Ghouls and Ghosts und so weiter, die normalerweise keine Rollenspiele machen. Die haben sich an dem Rollenspiel versucht mit Breath of Fire, was sehr nah, eigentlich schon sehr nah an der Final Fantasy 2 Formel gewesen ist, mit ein bisschen besserer Grafik. Du hattest dort aber das Grundkonzept immer, du warst immer ein Drache in Menschengestalt, der dort herumgelaufen ist und hast eine Prinzessin getroffen, die gleichzeitig auch, eine Fee war sie nicht, die hat ja immer Flügel gehabt. Eine Prinzessin, die fliegen kann. Sehr schön. Sehr gut. Konnte ja die Prinzessin Peach in Super Mario 2 auch. Ja, da schließt sich der Kreis. Da schließt sich Rock der Kreis. Die konnte natürlich dann ihre mit ihrem dicken Kleidchen dann dort schweben. Nee, der Grundgedanke war immer, du hattest immer so dieses Grundkonzept von Drache und Prinzessin, die miteinander durch Abenteuer gegangen sind. Auf dem Super Nintendo waren das der erste war okay, der zweite war wirklich ganz nett, ein ganz nettes Rollenspiel in dem klassischen Sinne, die dann später erst richtig gut geworden sind und leider seit einiger Zeit in der Versenkung verschwunden sind. Auch ein Teil oder ein Spiel, wonach ich sehr, sehr lange gesucht habe, bis ich endlich mal Breath of Fire 1 und 2 für Super Nintendo hatte, überteuert in irgendwelchen Läden gekauft. Sind die eigentlich rausgekommen oder war das auch nur Importe? Weil ich hatte Breath of Fire 1 ist hierzulande nie gekommen, nur in den USA. Als US-Version, gepublished von Squaresoft, von warum auch immer. Aha. Weil die anscheinend schon ich dachte, es gab PAL-Versionen. Die PAL-Version gab es von Breath of Fire 2. Hier auch nochmal rausgebracht von Laguna, wer sich erinnern kann. Laguna war, glaube ich, der Publishing-Arm von Ocean, die normalerweise nur komische Filmumsetzungen gemacht haben. Ja, vor allem riecht sich jetzt irgendwie heutzutage jemand auf, wenn er auf dem Cover irgendwas raufgedruckt ist. Und dann war dieses hässliche Logo von Laguna war dann da irgendwie drauf, immer auf dem Packung. Ja, genau, es war du konntest dich mal Aufkleber abmachen. Teilweise, oh, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz hässlich ausgesehen. Aber ihr habt damals während der Super Nintendo-Zeit wahrscheinlich nochmal kurz reingeschaut, ne? Zu Breath of Fire. Auch beide Teile gespielt, aber das Komische ist daran, dass wirklich so eine Sachen wie Final Fantasy und andere Spiele hängen bleiben und sowas dann irgendwie nicht, weil das war diese Zeit, die Eddie auch vorhin schon erwähnt hat, wo man alles konsumiert hat. Du musst, glaube ich, eine persönliche Bindung zu dem Spiel gehabt haben, damit es gewesen ist. Also ich habe es auch gezockt und ich glaube, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich erinnere mich irgendwie, dass man sich verwandeln konnte und fliegen konnte. Mhm. Aber das ist auch schon fast das einzige Fragment, was noch übrig ist. Ich weiß, dass ich die gemocht habe. So viel kann ich sagen, dass die jetzt nicht so den Magic-Faktor hatten wie die Final Fantasy. Den hat irgendwie so ein bisschen dieser Charme und diese, ja, ich weiß auch nicht, gefehlt, wie ich schon sagte, so dieses wiedererkennende Soundeffekte und die Musiken und so. Das war alles nicht so. Aber das waren trotzdem solide Rollenspiele. Ich habe die gerne gespielt, das weiß ich noch. Aber ich kann leider gar nichts mehr so richtig zu sagen, weil es einfach schon weg ist. Ja, das sind Sachen, entweder sind sie bei dir hängen geblieben oder nicht. Breath of Fire 2 ist das bessere von beiden Spielen. War das, wo man die Stadt noch gebaut hat? Genau, ja. Du hattest dort einen Proto-Modus, so, was viel bei vielen Spielen hast und später bei Breath of Fire auch dann weitergeführt wurde, dass du so eine Art SimCity, Mini-SimCity mit dabei hast, deine eigene Stadt mit drin aufbauen und mit Leuten bevölkern. Breath of Fire 2 fiel noch auch in Erinnerung, Cameo-Auftritt von Chun-Li ist dort versteckt, dass man sie entdecken kann. Plus eines der frühen Beispiele für so ein typisches Genre-Merkmal, nennen wir schon, das eine Story, die sich sehr zentriert um Religion gedreht hat. Und der Kampf gegen Gott und so weiter, das hat man ja mittlerweile aus tausenden von Japaner-Rollenspielen gesehen. Das war eins der frühesten, die sich um diese Thematik speziell gedreht haben. Breath of Fire wird aber auch nochmal detailliert bequatscht, wenn wir mal bei PlayStation irgendwann mal sind in der späteren Zukunft, wenn wir dazu kommen. Zwei andere Sachen, von denen ich den zweiten Teil primär gespielt habe, weil der hier, wieder so eine komplizierte Geschichte, Lufia. Habe ich den ersten Teil von gespielt, den zweiten nicht? Ja, Lufia war hierzulande nur, das Lufia, was man kannte, ist eigentlich Lufia 2. Das habe ich auch dann gespielt und auch bis zur Vergasung gespielt. War super. Er war auch beide durchgezockt damals, ja. Ich habe den Teil 1 noch bei mir zu Hause rum. Ich habe den Teil 1 leider nie richtig spielen können damals. Also nie die Gelegenheit gehabt. Ich muss sagen, ich erinnere mich aber auch an Teil 1. Ich weiß, dass ich ihn durchgezogen habe, ich weiß aber auch nichts mehr. Ich weiß auch, dass ich den zweiten auf jeden Fall auch besser fand. Mhm. Aber die waren beide, von wem waren die nochmal? Die sind von Taito. Ja. Also die waren auf jeden Fall, das waren so typische japanische Rollenspiele. Also die waren einfach, die hatten im Prinzip nichts Außergewöhnliches, aber die waren einfach, die hatten alles, was ein japanisches Rollenspiel eigentlich haben muss. Die hatten eine nette Story, einen netten Flow, Waffen, Zaubersprüche, ein Kampfsystem, das logisch und einprägsam war. Also die waren einfach so grundsolide, aber die haben schon Bock gemacht. Und ich erinnere mich, ich weiß, was der erste oder der zweite, irgendeiner von denen war kacke schwer. Also beim zweiten gab es, oder das, was wir hierzulande als Lufia kennen, ist eigentlich Lufia 2, weil der erste Teil nie rübergekommen ist, wieder so ein typischer. Genau, der zweite war so ein bisschen Zelda-mäßiger noch. Genau, Teil 2 hatte viele Rätselelemente genau, in den Dungeons und du hattest eine Sache, die fand ich auch sehr, sehr interessant. Du hattest zwar dort, du hattest keine Random Encounter an sich, sondern du konntest die Gegner sehen. Die Gegner sind innerhalb der Dungeons, haben sich aber nur bewegt, wenn du dich bewegt hast. Das heißt, du bewegst dich einen Block nach unten, die haben sich auch einen Block nach links oder rechts bewegt. Also konntest du schon vielleicht sogar mit ein bisschen Vordenken und Time, ob du auf die zusammentriffst oder nicht. Und du hattest innerhalb der Dungeons viele coole Rätsel, die dann ungewöhnlicher waren für ein richtiges Rollenspiel. Es ist ein richtiges Rollenspiel gewesen mit Kampfsystemen und allem drum und dran und Endgegnern. Aber du hattest das fast schon, würde ich sagen, fast schon am besten Zelda-mäßigste Spiel bei Lufia 2 mit den Rätseln, also inklusive dem schwersten Rätsel aller Zeiten. Eines dieser verdammten Schieberätsel, oder man kennt die Dinger so, diese Puzzle-Schieberätsel, wo man dann das Bild zusammenbauen muss. Ich glaube, ich habe an denen irgendwie 7 Stunden gehangen an diesem Teil. Und da kriegst du eine besondere Waffe, die du hast. Plus es gibt den, ich glaube es heißt die Ahnenhöhle, hieß das Ding in Deutsch. Das ist ein Dungeon, der aus 100 Leveln besteht, den du machen musst, ohne abzuspeichern zwischendurch drin. Und du bekommst dort keine Experience, wenn du den machst, sondern du kannst nur am Ende dir eine Truhe aussuchen, wenn du das dann aufmachst. Und gegen Ende hin wird es dort immer hackeschwer und ich glaube, ich habe es nie bis wirklich zum Ende geschafft. Zwei von den Truhen sind auch noch Nieten, oder was? Ja, also ich glaube, da war sogar sowas, ne? Dass du am Ende kommen dann ganz, ganz schwere Gegner, die anfangen, dich zu vergiften und den musst du innerhalb von 3 Runden besiegen, so einen Riesenschleim, sonst stirbst du da sofort, musst alles wieder von vorne fangen und dann ist doch nicht sowas Berauschendes in der Truhe. Kannst du aber behaupten, ich habe die verkackte Ahnenhöhle geschafft. Ja, habe ich in Erinnerung, trotz dieser, oder gerade wegen dieser Geschichten, eigentlich als Spiel, was ich sehr gern gemocht habe, Lufia 2 oder speziell eben das deutsche Lufia, hat ein bisschen leider leiden drunter müssen, dass die deutsche Übersetzung sehr, sehr beschissen war. Eigentlich eine dramatische Geschichte mit Selbstaufopferung und irgendwelchen Liebesbeziehungen und so weiter, die eigentlich recht interessant gestaltet war, aber die deutsche Übersetzung bestand aus lauter Wörtern wie Zauberkram an der Tür wegdingsen und keine Ahnung, es war total sehr, sehr, sehr merkwürdig und schlecht übersetzt. Im Sinne der Horrorwindel aus Secret of Mana, wer sich daran erinnern kann. Ja, oder wir gehen und gucken uns die Lindenstraße an. Oh Gott, ja, das ist Secret of Evermore. Nee, das war Mana mit der Lindenstraße. Ach so, okay. Ja, da haben dich die Gnome gebalgt. Secret of Evermore war doch dann auch der inoffizielle Nachfolger und wurde ja auch so schrecklich übersetzt mit so ständig aktuellen Bezügen und da haben wir es immer Secret of Großostheim genannt. Weil zu dem Zeitpunkt Nintendo in Großostheim bei Frankfurt, wo ich halt gewohnt habe, residiert hat und da die Übersetzung stattgefunden haben und da haben wir immer gesagt Secret of Großostheim. Kleine Anekdote. Ja, es ist auch Großostheim immer direkt vorgekommen in den Spielen und niemand würde Großostheim kennen, wenn es nicht um Nintendo gewesen wäre. Das fanden die halt lustig, genau. Es gab das tatsächlich in dem Spiel, haben sie dann auch von Großostheim geredet, weil sie so lustig waren und sagen, hey, wir sitzen hier gerade in Großostheim, nennen wir es doch Großostheim. Wir sind die Lustigsten und haben ein Spiel für alle Ewigkeit versaut. Eben. Es war immer der nette Kollege, der hieß, glaube ich, Claude Mäuse. Ja, so, den findet man noch dann auf den Spielepackungen drauf. Der hat diese ganzen Übersetzungen verbrochen damals, die uns gequält haben mit schlechten Texten und Lindestraße-Referenzen. Gott, das ist ja zum Glück mittlerweile vorbei. Nintendo, deutsche Spiele von Nintendo sind ja mittlerweile sehr, sehr gut, die deutschen Übersetzungen. Ja, gerade die Lokalisation. Die Ära ist lang vorbei. Kurz zu Secret of Evermore, du hast es schon angesprochen. Eigentlich hätten wir das bei Secret of Mana nochmal mit dranhängen müssen. Aber das war ja effektiv das Spiel, was wir bekommen haben, anstatt Seiken Densetsu 3, anstatt das japanische Secret of Mana. Da hatte Squaresoft damals extra ein US-Studio aufgebaut und das war das erste Spiel von Squaresoft, der Firma, die das außerhalb der USA, außerhalb von Japan entwickelt wurde, in Hawaii, in den USA. Und die haben dort quasi Secret of Mana genommen und ein neues Spiel draus gebaut, wo du anstatt Fantasy-Figuren bist du eben Hund, ein Junge gewesen, der mit seinem Hund durch die Zeit gereist ist. So zum Kotzen einfach nur. Fand ich auch furchtbar, das Spiel. Also ich hätte auch so viel davon erwartet, aber dann... In der Spielmechanik ist es gar nicht so schlecht, aber von der gesamten Story und dem Setting und dem ganzen Look, oh, das hat überhaupt nicht mehr diesen Japano-Charme, sondern eben so einen westlichen Charme und die Texte und alles. Es ist komisch, dass man es daran merkt, auch sowas, ne? Also gerade, dass dann irgendwie was verloren geht einfach. Du merkst immer, wenn Leute versuchen, etwas zu kopieren von anderen, wenn nicht die Originalurheber dran sitzen, sondern Leute, die etwas nachmachen wollen, das ist nie so gut wie das Original. Also in der Regel. Nee, und das war im Fall von Secret of Evermore auch nicht. Ich habe es mir jetzt vor 2 Jahren noch mal in der Sommerpause noch mal gegeben, einfach weil ich fand es immer nicht besonders gut. Ich habe es einmal durchgespielt und dachte immer, ist nicht so gut wie Secret of Mana und so weiter. Dann hatte ich ein paar Jahre später Secret of Mana noch mal gespielt und fand es dann in der Neuzeit auch nicht mehr so toll, weil sich das einfach so viel verklärt hatte mit der Vergangenheit. Okay, ich schaue mir noch mal Secret of Evermore an. Mal sehen, ob sich mein Eindruck bestätigt, jetzt wo ich ein bisschen mehr Hintergrundwissen und so weiter habe. Es ist immer noch nicht gut. Ne? Es ist einfach ein Spiel, was Versatzstücke hat von einem guten Spiel, gar keine gute Spielbalance hat, die Steuerung funktioniert nicht vernünftig, die KI des Hundes ist nicht so toll, der dir dann aushilft. Geschichtsmäßig sind dann, ja, da sind viele Parts, die einfach überschwer dann gemacht sind, dass du dann auch komische Labyrinthe dann durchgehen musst und du weißt nicht, wo du dann bist. Es gibt ein Level in so einer viktorianischen Zeit, wo dein Hund auf einmal ein Pudel ist. Ich möchte jetzt hier nicht 3 Stunden mit einem fucking Pudel rumlaufen. Und dann irgendwelche, also es ist total nicht besonders schön. Ist auch nicht besonders gut gealtert. Also es ist keins, was man jetzt als verlorene Perle bezeichnen würde, wenn man es nicht gespielt hat. Man muss sich Secret of Evermore nicht wirklich geben heutzutage. Das war, glaube ich, auch das damals, was mich so dazu gebracht hat, wirklich jedes Rollenspiel zu kaufen, weil man immer dachte, so da ist irgendwo noch eine Perle dabei, so ein gutes Spiel, was dann an Final Fantasy oder so rankommt. Aber irgendwie war das immer, hat nicht so richtig gefunzt. Ja, man hat relativ schnell rausgefunden, wer für welche Qualität und für welche Art Spiel zuständig ist. Man konnte es schon anhand der Entwickler schon einigermaßen machen, wobei Square natürlich auch, die haben ja in Japan unheimlich viele Sachen rausgehauen. Die hier nie rausgekommen sind. Ja, genau. So Sachen wie Saga Frontier und sowas auch. Saga Frontier, Bahamut Lagoon. Alcahest oder sowas. War Alcahest von Squaresoft? Das weiß ich gar nicht. Aber es ist echt viel gutes Zeug gewesen, da machen wir einen kurzen Abriss nachher drüber. Jetzt, wo du den Spieleentwickler erwähnst, natürlich der groß, ganz, ganz große Rollenspielentwickler neben Squaresoft war natürlich immer Enix Japan und hierzulande eher weniger, also ich glaube, in Europa haben sie gar kein Super Nintendo Rollenspiel rausgebracht, aber sehr, sehr viele als Import, die ich damals in der Ära eher als mittelmäßig empfand. Also ich kann mich ja nicht, ich habe Seventh Saga oder sowas damals gespielt und durchgespielt. Brainlord als Zelda-Klone. Ich glaube, eins, wo du dich dann reingehängt hast, Ede, war Paladin's Quest. Ja, ich habe sowohl Seventh Saga als auch Paladin's Quest durchgezockt. Wobei ich sagen muss, Paladin's Quest war eigentlich scheiße, aber ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt, weiß ich noch, nichts anderes. Und es lag immer da und das Schlimme daran war, eigentlich ist das Spiel an sich gar nicht so schlecht. Es ist ein solides JRPG. aber mit einer unfassbar ekligen Optik. Oh, Pastellpower, ne? Ja, das hatte so Pastellfarben und so ganz komisches Bunt. Und die Charaktere und die ganze Architektur war komisch eckig und die haben irgendwelche Drogen genommen, die wollten irgendwas ganz anders machen. Spielerisch war es gar nicht so schlecht, auch storymäßig war es gar nicht so schlecht, aber ich kenne ganz viele, die das gezockt haben und gesagt, Alter, hör mir auf, das kann ich nicht zocken, ey. Augenkrebs. Ja, nee, es holt einen einfach auch nicht ab, weißt du, du denkst einfach, nee, ich kann mich auf diese Welt nicht einlassen, weil die zu ist, aber ich hab's halt gezockt, weil ich halt rollenspielsüchtig war und halt zocken musste. Schlimmer war eigentlich Seventh Saga, weil das eigentlich ein ganz cooles Rollenspiel war, aber ich dann Fehler gemacht habe, weil das Spiel quasi, oder was heißt, das Spiel ist, man kann es falsch spielen. Mhm. Und zwar kannst du bei Seventh Saga immer dir einen Partner an die Seite holen, mit dem du kämpfst. Dann kämpft man zu zweit. Und das Spiel ist erstmal sauschwer, schweineschwer. Du musst unheimlich viel Random Encounter machen und dich hochleveln, damit du gegen die Endgegner irgendwann eine Chance hast. Und es kommt irgendwann, ich weiß, kriegst nicht mehr so ganz zusammen, gibt es die Szene, ich hatte einen Partner und den habe ich halt genommen und du kriegst immer nur die neuen Partner, wenn du ein gewisses Level oder weiß ich nicht, oder wenn du irgendwas erreicht hast, dann kommen die überhaupt erst zu dir. Und jedenfalls habe ich einen Partner gehabt in dem Spiel und habe den die ganze Zeit benutzt und habe den nicht ausgewechselt. Aber im Prinzip musst du die häufiger wechseln, weil die du neu kriegst, dann wesentlich stärker sind. Irgendwie so war das. Und ich hatte auf jeden Fall meinen immer dabei und irgendwann war der so schwach, dass ich nicht mehr weitergekommen bin in dem Spiel. Ich habe die Gegner nicht mehr gepackt und ich konnte die nicht mehr austauschen, weil ich irgendwie schon über den Zeitpunkt, also die waren nicht mehr an den Orten, wo sie sein sollten. Ach, das war ganz kompliziert. Auf jeden Fall war ich stuck. Ich konnte das Spiel nicht weiterzocken, weil ich unterlevelt war. Ich konnte nicht mehr zurück. Ich konnte den Partner nicht mehr austauschen. Ich konnte die Gegner, wo ich da war, nicht mehr packen. Also ich hätte sie vielleicht, wenn ich von 10 Gegnern hätte ich einen gepackt und davon hätte ich dann 100 packen müssen, um aufzusteigen und es wäre, und dann habe ich halt nochmal neu angefangen und dann habe ich es auch geschafft, dann habe ich es richtig gemacht, habe den Partner gewechselt regelmäßig und so, egal, auf jeden Fall, ja, das waren so Spiele, die halt auch unter ferner liefen irgendwie. Ja, das war so innovativ doch irgendwie, das mit diesen verschiedenen, mit dem Kampfbildschirm und so, das war ja so dreigeteilt, das Spiel. Und das fand ich irgendwie erfrischend anders, fand's auch sau schwer, aber das war irgendwie mal was anderes. Jetzt Paladins Quest war bei mir genau dasselbe Problem, dass ich dachte, oh, die Grafik ist jetzt nicht so doll, obwohl die Story wohl ganz okay. Vielleicht das Kabel falsch angeschlossen oder so. Also Seventh Saga fand ich damals irgendwie geil, weil was ich zum Beispiel mochte, ist, dass du so den Gegner gehauen hast, ein Energiebalken so zurückgegangen ist. Das war irgendwie so flüssig, es war nicht mehr Zahlen oder so, sondern die Grafik war auch ziemlich gut und es gab ja neu dieses Random Encounter System, dass du so Punkte auf dem Radar gesehen hast, wo die genau, sind, die Gegner. Und du konntest dann auch manchmal stehen bleiben und den ausweichen oder so, und ich habe mich immer gefragt, ob das im Prinzip nur das sichtbar gemacht ist, was bei allen Random Encounter Spielen unsichtbar ist, weißt du? Wahrscheinlich ist das vielleicht so eine Funktion. Also ich habe mir das überlegt, weil es war immer so, nach einem Kampf waren die Punkte immer weit weg. Und je länger du gelaufen bist, desto mehr kamen und waren näher und irgendwann gab es halt einen Random Encounter irgendwie, ja. Das ist alles, was ich noch. Das sind jetzt auch die Beispiele, wo ich sagen würde, so, da ist Square Enix jetzt irgendwie nicht so. Wir haben ja noch viel mehr gemacht hier, Soul Blazer. Ja, Soul Blazer, genau, da würde ich so drauf nochmal gleich zu kommen, nochmal eins reinschmeißen. Hat jemand von euch Robotrack mal gespielt? Ja, oh, jo, so. Na, was ja eines der wenigen so fast schon Parodie-Rollenspiele gewesen sind. Mhm. Auch damals lange gesucht, bis ich mir dann geholt habe. Auch eins der so, ja, Mittelmaß-Titel eigentlich, aber so ganz nett für zwischendurch gewesen, wo du dann eine Art, ich glaube, als Erfinder, dein Vater ist ein Erfinder gewesen, bist in die Stadt gekommen und es stellt sich danach heraus, dass du ein Roboter bist. Irgendwie sowas war das doch, oder nicht? Ja, du konntest irgendwie so kleine Roboter spielen und die konntest ja auch tunen und zusammenbauen. Ja. Es hieß in Japan das Spiel Slapstick. Echt? Und da kennt man die Natur als mehr so Parodie auf klassische Rollenspiele, weil es war schon sehr, sehr abgedreht von den Settings und Gegnern, die man dort bekämpft hat und eben mit kleinen Robotern, was du dort anstellst. So ein kleines, nettes Ding, was man sich, glaube ich, kurzzeitig mal geben kann, aber auch keins, was man unbedingt haben müssen. Was du aber angesprochen hast, die wirklich ganz, ganz große Reihe, und ist, das ist Enix ja gewesen. Ne? Ja, die, Enix. Man wird heutzutage sagen, wohl die Soul Blazer Trilogie. Oh. eine Reihe an drei Spielen, die eigentlich miteinander relativ wenig zu tun haben, von den gleichen Machern gemacht worden sind. Entwicklerteam namens Quintet hat damals für Enix damals die Sachen zusammenprogrammiert. Soul Blazer ist das erste Action-Adventure-Rollenspiel für das Super Nintendo gewesen, damals zeitgleich gekommen zum Release mit Pilot Wings und Super Mario 4 und so weiter, war also der Start für das Genre komplett in der Konsole gewesen. Ich habe es damals erst viele Jahre später gespielt, aber habt ihr euch das damals schon gegeben, als es rausgekommen ist? Ja, ich habe mir es auch geholt und ich fand das total super. Irgendwie damals, zuerst kam ja die japanische Version raus, Soul Blader. Und aber das fand ich so super. Allein diese Idee, dass du halt in Dungeons immer Monster erledigst und dann auf der Oberwelt neue Sachen erscheinen. Ein neues Haus, mit dem du, oder eine Person, mit der du wieder reden kannst, oder eine Ranke, die nach oben geht, wo du durch an einen neuen Ort gelangen kannst. Und das fand ich total super. Das Spiel, also das ist auch jetzt immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Und das fehlt mir zum Beispiel auch noch. Das habe ich bis jetzt noch nicht auf Japanisch gefunden. Du hast es nicht auf Japanisch. Ich habe nur die PAL-Version. Mich erinnert es immer, ich habe es leider erst viele Jahre später gespielt. Ich hätte es damals wahrscheinlich auch ganz cool gefunden, so wie es gekommen ist. Mir hat es sehr daran erinnert an die Dark Cloud-Serie, dass du in einem Dungeon bist und dort Gegner bekämpfst und dort Elemente freischaltest, wo du dir Stadtbewohner, die gefangen sind und die dann auf einmal dann wieder die Stadt mit Leben auffüllen. Daher haben die das. Es ist wahrscheinlich, man spekuliert, dass welche Leute von Quintet bei den Dark Cloud Spielen mitprogrammiert haben. Es ist ja Level 5 mittlerweile und Quintet 5, Level 5. Könnte dann dementsprechend passen, aber ich liebe die Dark Cloud Spiele alle beide und wenn es Dark Cloud 3 geben würde, würde ich alle Konsolen kaufen, die es dafür gibt. Ja, weil es ist so mein Must-Have-Titel, wo ich dann hier dann vorm Computer sitzen würde, wenn es angekündigt wird und sage, yes, yes, fuck yeah. Ja, hast du mal Soul Blazer gespielt? Ich hab die alle. Illusion of Gaia, Illusion of Time, waren die anderen beiden, ne? Illusion of Gaia, Time ist Teil 2, der zweite. Ja, ich habe die alle gespielt. Ich fand die aber alle immer so, also ich fand, das waren so solide Action-Adventures, aber die haben mich nie so richtig gepackt. Ich kann aber auch jetzt gar nicht mehr so sagen, was das war. Ich glaube, dass mir da auch so ähnlich wie bei Zelda, das war immer so das Benchmark und alles andere irgendwie, was dann nicht so war, war dann auch gleich irgendwie schlecht. Also ich erinnere mich, ich weiß nur, dass es immer sehr viel Hack and Slay war, wenig Rätsel und irgendwie die Storys mich auch nie so wirklich interessiert haben. Mir haben auch die Helden nicht gefallen, es waren glaube ich immer blonden Boobies oder so. Ich weiß nicht, ich könnte nicht mal mehr Namen nennen, so von den Leuten, die da... Ja, es ist auch ein bisschen merkwürdig gewesen in dem Konstrukt. Ich kann jetzt nicht zur Soul Blazer Story wirklich was sagen, was zum Beispiel Illusion of Time, was damals eben oberflächlich ist, ist auch eben ein Zelda-artiges Spiel, wo der Fokus auch mehr auf Kämpfen liegt als auf Dungeons, obwohl du dort da sehr verworrene Dungeons teilweise hattest mit kleineren Rätseln, die du machen musst. Aber die Story war erstaunlich, ich weiß nicht, so düster gehalten teilweise. Du hast dann irgendwelche Geschichten, dass du dann flüchtest und die versuchen dort immer dann, die Macher dann Themen reinzuarbeiten von wegen Aufopferung oder was weiß ich, du hast dann ein kleines Schwein, was mit dir mitgeht, das sich von alleine ins Feuer stürzt, damit irgendwelche afrikanischen Buschmänner was zu essen haben, damit sie dich nicht aufessen. Und solche ganz, ganz merkwürdigen und komischen Geschichten, wo Leute dann verhungert sind auf See und die dann deren Leiche über Bord geworfen werden musste und Kannibalen und Sklaven, die gehalten werden in der Stadt, wo dann die nach Gold irgendwie suchen müssen. Es war sehr, sehr merkwürdig für ein Super Nintendo-Spiel, fand ich sehr, sehr komischen Thematiken, die dort angeschnitten wurden. Der Rest des Spiels, ich habe es gerne gespielt, der Rest des Spiels ist aber jetzt nicht so berauschend, dass man sagen würde, das war eines der Super-Highlights gewesen. Illusion of Time speziell oder Illusion of Gaia, wie man es kannte. Viel, viel geiler fand ich Terranigma, weil das war Soul Blazer 3 oder quasi Illusion of Gaia 2, wie wir es meist auch damals genannt haben, Terranigma, was das Konzept weitergeführt hat, dieser Spieler, ein Action-Adventure mit ein bisschen wenig Fokus auf Rätsel. Aber Terranigma hatte, fand ich, von meiner Seite aus eine der besten Grafiken auf dem Super Nintendo, also sehr, sehr bunte Locations. Du hattest auch eine echt gute Story, die dort dann drumherum gegangen ist, von quasi auch wieder Selbstaufopferung und so typische Geschichten. Aber das ist, ohne da so groß spoilen zu wollen, eine der wenigen Abspende, die ich auf Videokassette aufgenommen habe, nachdem ich es durchgespielt habe. Und wo ich mich nicht schäme, da zu sagen, dass ich sogar die eine oder andere Träne vergossen habe am Ende. Ja, also, Ede guckt gerade so, ja, kannst du dir gut vorstellen wahrscheinlich, ne? Dass ich dann zu sowas dann neigen will. Nee, aber das war ein Ding, das fand ich gut. Und das war auch gut dann aufgebaut von der Story. Nicht zuletzt, weil ich am Endgegner 2,5 Stunden hing, weil ich unterlevelt war. War das auch eins von den Spielen, die in so einer Big Box nicht ausgeliefert wurden? Das war eines der letzten, die in der Big Box gewesen sind, mit Spieleberater und allem drum und dran. Und sehr, sehr geil fand ich dann zusätzlich eben noch, es hatte wirklich ein sehr, sehr großes SimCity-Element mit dabei. Du hattest nicht nur eine Stadt, die du selber aufbauen kannst, sondern du konntest wirklich dann über die ganze Welt hinweg gehen und konntest dann Leute holen, die in deiner Stadt dann gewohnt haben. Und du hast dann von einer Siedlung konntest du eine Multimetropole dort aufbauen mit Hochhäusern und allem drum und dran, wo du deine eigene Wohnung dann drin hattest. Das war so ein geiles Element, was da nochmal dazugekommen ist. Da fing ja schon an mit dem Genre-Mix, ganz, ganz furchtbar. Ja, es ist, ey, Terranigma, da kann man nichts Schlechtes gegen sagen. Alles geil. Alles geil. Hätte ich das gewusst, hätte ich doch glatt mein Illusion of Gaia-T-Shirt angezogen. Nee, Terranigma habe ich nicht mehr gezockt, weil ich schon von den ersten beiden nicht so begeistert war. Deshalb. Ah, hast ein bisschen was verpasst. Ich glaube, heutzutage kann man es sich auch nicht mehr so toll geben. Es macht immer noch Spaß, aber es ist jetzt keins, wo ich sagen würde, hey, alle stehen und liegen lassen und sofort zocken. Ich finde es immer noch geil. Das originale Terranigma. So, wir haben uns eigentlich über die ganz, ganz Großen haben wir eigentlich hier schon hier abgehandelt. Eine Sache, die ich, glaube ich, noch reinwerfen würde, auch viele Jahre später dann geholt, eine der Sachen, wo es eine ganz, ganz große Fangemeinde im Netz gibt, die sich auch dann aufreibt, wenn es um das Spiel dann geht, Earthbound. Sag es, ja. Mother 2. Habe ich leider nie gespielt. Liegt ja auch rum. Ja, hier liegt Mother 2, original japanisch, und ich erinnere mich... Deine Mother. Mutter. Earthbound, immer gute Wertung, glaube ich auch 85 oder so in der Videogames. Ungefähr so viel, ja. Und ich wollte es immer zocken, aber irgendwie hat es nie einer gehabt oder ich habe es nie gehabt und ich habe es bis heute nie gezockt. Es ist mittlerweile eins der seltensten auch, die du auf dem Super Nintendo dann haben kannst, speziell die US-Version, die dafür rausgekommen ist. Es ist damals auch ziemlich gefloppt innerhalb der USA. Relativ unverständlich, ich habe es zu Hause als Modul noch herumliegen. Was besonders war an Mother 2, es ist so die einzige wirklich große Rollenspielreihe, die von Nintendo selber gewesen ist. Und Nintendo hat sich für das Spiel, der Designer des Spieles oder der quasi Chefentwickler, der das Spiel konzipiert und die Story geschrieben hat, ist ein ganz, ganz berühmter und bekannter japanischer Bücherautor, Satoshi Itoi, glaube ich, heißt er. Itoi ist es doch. Auf jeden Fall ist der bekannt in Japan für diverse schriftstellerische Geschichten, und der hat einen ganz, ganz bestimmten Ausblick auf das Spiel gegeben. Es wirkt oberflächlich sehr, sehr kindlich. Ne? Du bist mit kleinen Kindern unterwegs und dann sind Aliens, die dich entführen und irgendwelche solchen Geschichten. Inhaltlich ist es an sich, ich würde es die ultimative Rollenspielparodie nennen auch. Was Robotrack oder Slapstick in einem gewissen Ansatz gewesen ist, das hat quasi alle Sachen, die das Genre dann so sich angewöhnt hat. Ja, Random Encounters und Dungeons mit Rätseln und so weiter, die werden dort auf wirklich lustige und innovative und auch clevere Art parodiert, dass du dann so ein Trainingsdungeon hast, wo dann alles mit Schildern dann ausgewählt. Also ich will da gar nicht erst in die Details dann reingehen. Es ist ein Spiel, was inhaltlich erfrischend ist, erstaunlich emotionale und gute Story dann drin hat, mit irgendwelchen Versatzstücken am Ende hin, die in Richtung Geburt gehen und so weiter und so fort. Ganz, ganz merkwürdiges Zeug. Du hast noch gar nicht erzählt, was eigentlich so anders daran ist. Das Setting, dass es halt in der Gegenwart spielt und dass man als Waffen keine Schwerter und so dabei hat, sondern eine Bratpfanne oder einen Baseballschläger. Und das allein schon mega witzig. Und die meisten von den jüngeren Spielern werden jetzt wahrscheinlich eher Ness kennen aus Super Smash Bros. Achso, ja, genau. Und so. Da wurde benutzt, der arme liebe Ness. Genau, dass man den Charakter so mal vor Augen hat. Und das ist wirklich ein komplett anderes Setting. Also gar kein Fantasy, sondern wirklich die Moderne. Ja. Was ich sehr gut fand übrigens, dass du natürlich mit deinem Vater telefonierst dann. Der Vater ist natürlich immer bei der Arbeit, aber er schickt dir Taschengeld. Ja, du bekommst also kein Geld, wenn du die Monster verkloppst, sondern dein Vater schickt dir alle Zeit lang dann Taschengeld, wenn du mit ihm telefonierst. So soll es sein. Auf dein Konto übertragen. Das sind so diese kleinen Details, die dann dazukommen. Ne, und es ist alles so abgedreht und abstrus zusammengebaut mit dem Gegenwart-Setting, was natürlich jetzt schon mal speziell erwähnt ist, was aber nicht nur bei klassischer Gegenwart bleibt, sondern du bist auch auf komischen, du triffst das Monster von Loch Ness und solche Geschichten kommen dann dazu. Ja, ganz absurder Scheiß, ja. Es ist schon eine ganz geile Sache. Ne? Wurde leider eben nicht nochmal neu aufgelegt. Es wird auch nicht auf der Virtual Console erscheinen, wenn man es da spielen will, weil es da musiklizenzrechtliche Probleme gibt. Irgendwie, da haben sie Beatles-Songs gesampelt, irgendwie sowas ist da gewesen. Da würde ich ja schon fast dazu aufrufen, weil das auch so eines meiner favorisierten Spiele ist. Dass wir rufen hier natürlich zu gar nichts auf. Ich glaube, jeder wird wissen, je nachdem, wenn man sich das Spiel angucken will, der kann sich bei eBay mal eine Version angucken. Ne? So, aber Earthbound kann ich nur jedem ans Herz legen, einfach als eines der ungewöhnlichsten Japaner-Rollenspiele für das Super Nintendo. Von den vielen Sachen ausgesehen, die es auf dem Super Nintendo gegeben hat, natürlich die meisten Sachen, die wir gespielt haben, entweder als PAL-Version oder als OS-Version, hat es gegeben. Es gab natürlich eine ganz, ganz große Reihe an Japan-exklusiven Spielen, die natürlich aber uns eher weniger tangiert haben, weil wir wussten ja zum Beispiel Beispiel Shining Force, Feder genannt. Kennt das jeder? War das Feder? Shining Force Feder? Ich habe davon gehört, aber ich hatte es leider nie gespielt. Auf dem Super Nintendo, aber da war auch schon die Fire Emblem-Serie, die man sich dann geholt hat. Das waren irgendwie auch ziemlich große Module. Aber das sind ja eher auch so. Ja, na gut, das ist also Feder war ja mehr strategiemäßig dann auch, ne? Also ja, wie Shining Force, ich glaube, das Rollenspiel war nicht mehr so vorhanden. Eigentlich wirklich nur noch Strategie, so ähnlich wie Fire Emblem, wo halt auch ein bisschen Geschichte ist, aber man einfach nur irgendwie auf Feldern rumzieht dann die Figuren. Eben, naja, und es gibt 8 Milliarden wirklich an Rollenspielen, wo ich dann auch gesagt hätte, ich hätte Bock gehabt, die hierzulande mal zu spielen, wie von Squaresoft und Bahamut Lagoon, was ein Strategie... Romancing-Saga. Romancing-Saga, Teil 1, 2 und 3 hast du hierzulande auch nie wirklich gehabt. Oder andere Sachen wie Star Ocean 1, Tales of Phantasia. Tales of Phantasia wollte ich auch nochmal sagen, dass das auf jeden Fall auch immer noch super aussieht. Und ich weiß gar nicht, für was wurde das später nochmal umgesetzt? Für die PlayStation? Tales of Phantasia gibt es für Game Boy Advance, für die PlayStation 1, für die PSP, auch eins dieser multifach übersetzten Spiele. Ja, weil da ist es auch ein bisschen aufgebrochen, dieses ganze Fantasy-Gedöns, was man sonst so kennt von den Rollen spielen und das Kampfsystem auch ein bisschen anders. Also Ja, das ist echt ein aufregendes Zeug, was es gibt. Also speziell einige Sachen, die wir hier gerade angesprochen haben, das war eine Sache, die mich dann als Japanisch-Spieler-Nerd dann gefreut hat, der keine Ahnung von Japanisch hat, dass die Leute eben langsam mit Mitte der 90er oder Ende der 90er angefangen haben, Privatspiele zu übersetzen im Internet. Das heißt, es gab ja mittlerweile dann die Ära, dass diese ganzen Auslesegeräte, wie manche die besessen haben für das Super Nintendo oder für das Mega Drive, dass man sich die Spiele vom Modul auf Diskette raufziehen konnte. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, die Spiele waren als Datei vorhanden auf dem Computer. Und was einige dann gemacht haben, haben gesagt, wir schauen uns diese Datei an. Oh, da sind die ganzen Stellen, wo der Text drin steht. Lass daraus mal englischen Text machen. Und die haben die ROMs, wie man die runtergeladenen von den Modulen, die Spiele dann nennt, so umfunktioniert, dass du da auf einmal komplett englische Spiele hattest, die nie wirklich übersetzt wurden. Wie zum Beispiel das allererste eben ein Final Fantasy V, was uns hier komplett entgangen ist, was wir dann nie spielen konnten, konnte man erstmals dann in Englisch spielen. Viele Jahre bevor es dann offiziell übersetzt wurde, was auch eine ganz coole Sache gewesen ist, Das wurde echt übersetzt, das wusste ich gar nicht. Final Fantasy V gibt es ja seit Anfang 2000 als offiziell übersetzte Version für die PlayStation 1 Plus, für den Game Boy Advance und so weiter. Aber das ist dann eben erst 5, 6, 7 Jahre passiert, nachdem es bereits die Internetfassung gegeben hat. Mhm. Und diese Möglichkeit, dass du übers Internet dann Privatübersetzung spielen kannst, also was zuletzt zum Beispiel endlich mal die Möglichkeit gehabt, Police Nauts zu spielen, yeah. Snatcher Teil 2. Na, über Snatcher haben wir uns ja auch dann ausführlich unterhalten. Nicht nur dein Internet-Nick, sondern auch eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. Grafik-Adventure für das Mega-CD. Teil 2 wurde zum Beispiel auch nur für den Saturn ausgegeben. Der wurde auch privat übersetzt. Fan-Translations, wie man es sozusagen nennt. Na, und dadurch hast du die Möglichkeit, eben viele geile Spiele zu spielen, die teilweise auch in echt guter Qualität dann übersetzt werden. Also die brauchen sich dann auch nicht zu verstecken vor dann den professionellen Übersetzerteams, die sowas hätten machen können. Und während der Super Nintendo-Ära ist es eben sowas gewesen. Du kannst mittlerweile eben ein Bahamut Lagoon auf Englisch spielen. Oder ein Secret of Mana 2 oder Seiken Densetsu 3, wie man es nennt. Und auch zum Beispiel die alten Dragon Quest-Spiele, die mittlerweile natürlich auch neu aufgelegt wurden für Game Boy und so weiter und so fort, gibt es dort auch in privater Übersetzung. Also wer dann durch die ganzen offiziellen Super Nintendo-Rollenspiele gegangen ist und immer noch dann Interesse hat, sozusagen da sich was in Ruhe anzugucken. Ey, man findet echt viel Großes und unterschiedliches Zeug, was man bestimmt noch nicht gespielt hat. Ja, damals waren die Texte ja auch noch nicht so lang jetzt bei einigen Spielen oder nicht so wichtig wie jetzt heutzutage. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwelche Spieler übersetzen müsste, da sitzt man dann auch schon ein bisschen länger dran. Ja, ich bestehe dann aber auch darauf bei sowas. Ich freue mich immer, wenn jemand so eine Privatübersetzung macht. Was ich aber auf den Tod nicht ausstehen kann, ist, wenn dann die Japano-Nazis dann ankommen und meinen müssen, die müssen jedes Wort für Wort aus dem Japanischen übersetzen. Mhm. Na? Und dann verlierst du eben dadurch, dass Japanisch eine komplett andere Sprachmelodie und Ideologie dahinter hat. Das kannst du ja nicht Wort für Wort übersetzen. Ja, und du musst es einfach dann auch anders anpassen. Und es gibt von Chrono Trigger eine neue japanische Übersetzung, die aus dem lustigen und interessanten und witzig und spannenden Text dann einfach so eine trockene Scheiße macht, dass das Spiel dadurch schlecht wird. Sowas kann ich dann da natürlich nicht sehen. Ach, du bist nur traurig, weil Groß-Ostheim nicht vorkommt. Ja. Mindestens das hier. Nee, aber ich glaube, man konnte daran sehen, wie enthusiastisch wir uns hier auch mal wieder unterhalten haben. Und das machen wir ja des Öfteren, wenn wir solche Podcasts dann anstellen, weil wir einfach dann Themen nehmen, die uns dann nah dran liegen und wir auch uns gerne über Spiele unterhalten, über Filme unterhalten, wo wir einfach persönlich investiert sind. Und ich meine, das war jetzt gerade ein Genre, wo ich sehr, sehr investiert war und auch hier natürlich Marc und Ede. Ich würde gerne, dass, wenn wir das in Zukunft nochmal dann aufhören würden, ich würde mich gerne über euer Feedback freuen. Wie sah es denn bei euch aus? Habt ihr überhaupt dann auch Interesse an Japano-Rollenspielen oder sitzen hier gerade drei Leute, die über ein totes Genre dann reden? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit, ob die Leute schon nach 20 Minuten ausgebracht haben. Ich habe keine Ahnung, wovon die da reden. Eben. Oder ob also da noch mehr Leute sind, die vielleicht auch in unserem Alter sind oder so, die auch mit ähnlichen Spielerfahrungen aufgewachsen sind, würde mich auch mal interessieren. Also schreibt auf jeden Fall was in die Comments, was so eure 16-Bit-RPG Erfahrung oder auch wenn ihr später eingestiegen seid, was so eure Gateway-Drug war. Eben. Und auch andere Sachen wie vorher. Wie benannt ihr euren Charakter? Das würde mich mal einfach interessieren. Jeder hat dann einfach so seine eigene Marotte. Wixi, ne? Wix. Der lustige Wixi. Ja. Casts Fire Magic. Es waren teilweise noch härtere Namen, aber ich sag's jetzt nicht. Nee, das gehört in diesem Podcast dann auch höchstwahrscheinlich nicht rein. Je nachdem, wie ihr dann dazu steht, würde ich irgendwann mal gerne den Podcast in der Reihe weiterführen, was Rollenspiele angeht, da wir uns jetzt mit unseren Anfängen beschäftigt haben, was 16-Bit angeht, was die eigentlich mit die Blütezeit dann angeht, wo die Rollenspiele richtig gegriffen haben. Für mich war das ganz, ganz große dann die PlayStation-Ära, die 32- und 64-Bit-Ära. Da gibt es auch ultra viele Sachen zu erzählen. Ich glaube, hier speziell Etienne, wir haben damals auch wahrscheinlich alles gespielt, was man bekommen konnte in Sachen Rollenspiele. Da waren auch super viele geile Sachen dabei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dass wir da auch noch viel Gesprächsthema finden. Aber bis dahin, glaube ich, haben wir rollenspielmäßig schon mal ordentlich gequatscht. Wir sind ja auch fast an die 2 Stunden wieder gekommen, allein für ein paar Super Nintendo-Spiele. Schaffen wir ja immer so ganz gut. Mhm. Aber es hat mich gefreut, dass ihr euch beide euch mit mir nochmal hingesetzt habt, dass wir nochmal über diesen Japano-Scheiß hier quatschen können und andere Leute abfällig dann gucken, wenn sie durch die Tür gehen, während wir dann drüber reden. Also und komische Gesten. Ich sollte die gar nicht kommentieren, diese Gesten. Nee, solltest oder? Du nicht. Soll du ermutigst ihn nur. Das war ein Chocobo. Ja, ich brauche ein Photoshop von mit seinem Kopf auf dem Chocobo drauf. Mache ich. Nee, aber deshalb, ich wollte mich noch bei euch beiden bedanken, dass ihr euch mit mir dann zusammengesetzt habt. Wir werden das bei Gelegenheit auch gerne weiterführen und natürlich thematisch auch mal ein bisschen immer gerne. Ja, danke. Aber ja, deshalb sage ich danke Marc, danke Ede. Konnichiwa. Genau, und jetzt muss dein Abschlusssatz in Japanisch sayonara kommen. Jetzt musst du dich sayonara. Desu kawaii. Komm, sag was. Nee, auf Wiedersehen. Doch, sag was. Nee, ich bin wie Tran. Japanisch. Ach komm, schäm dich nicht. Hi, Podcast aus. So, wie ihr an diesem Podcast gerade gemerkt habt, konnte ich mich diesmal nicht wirklich zurückhalten, was speziell die Musik angeht. Ich habe mich zwar da bemüht, möglichst kleine Samples einzuspielen, aber letzten Endes gemerkt, dass ich echt nicht mal ansatzweise den kleinsten Prozentteil meiner wirklich größten Lieblingsmusik auf dem Super Nintendo und bei 16-Bit-Rollenspielen wirklich reintun konnte. Deshalb lasse ich jetzt ganz einfach mal, weil ich den Platz habe und weil weil mir sonst dann niemand reinreden kann, hier einfach mal ein Medley laufen mit meinen liebsten Videospielmusiken. Lasst es laufen, macht nebenbei Hausaufgaben, spült die Teller ab, geht joggen und so weiter und so fort. Aber jetzt folgt erstmal ungefiltert, ungekürzt, schöne Videospielmusik zum Träumen. Thank you. We'll be right back. Thank you. Mhm.